Also, liebe Freunde, hallo von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen. Hier sind wir wieder, eure liebe, guten, alten Humoralpathologen. Omatasat. Omatasat. Ja, unsere vierte Ausgabe und man muss sagen, bisher hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Wir haben schon 30 Leute angeblich, die uns regelmäßig hören und ja, wir sagen erstmal vielen Dank. Wir haben auch ein paar E-Mails gekriegt, auf die wir gleich eingehen wollen. Und heute sind wir mit leicht veränderter Besatzung da. Also einmal ich, Roger, dann wie immer Tim. Hallo. Und Henrik. Guten Abend. Und heute auch Hagen dabei. Ah, guten Tag. Ja, warum ist Hagen dabei? Wo ist Henning? Wo ist Henning? Ja, Henning hat sich ja letztes Mal eine ziemliche Blöße gegeben, als es um das Produkt Vostag Maximus ging. Also das konnten wir nicht tolerieren, da hat er ja überhaupt gar nichts erklären können, oder? Nee, und er ist auch zu Recht weg. Ja, richtig. Gerade als es um die technische Seite des Produktes ging, konnte er nicht viel dazu verständlich von sich geben. Und da haben wir uns gedacht, wir holen mal einen richtigen Fachmann und das ist eben Hagen, der immerhin Physik studiert. Oh ja. Und ja, vielleicht wird er auch mal Physiker irgendwann, wenn er nicht aufhört und Lichtarbeiter wird. Lichtarbeiter ist auch sehr lohnenswert. Ja, braucht man auch kein Diplom für. Och, denkst du jetzt, aber. Ja, jedenfalls, so wird sich das heute gestalten. Und wir fangen mal einfach an mit den E-Mails, die wir bekommen haben, mit den Fragen. Also, Henrik. Ja, heute haben wir zwei E-Mails bekommen. Die erste kommt von Lena aus Berlin mit einer interessanten Frage. Erst natürlich sagt sie Danke und ein großes Lob an alle Mitarbeiter. Dankeschön. Das ist auch angebracht. Ja, das ich fühl mich freut auch uns gelobt. Natürlich sehr. Zu Recht. Ja. Und sie hofft, dass unsere intensive Beschäftigung mit so viel Stuss hier nicht zum massenhaften neuronalen Selbstmord führt, aber ich glaube, das ist in Ordnung. Und auch die Hitze im Studio ist heute nicht so schrecklich wie das letzte Mal. Geht. Dann fängt sie einen neuen Satz an mit Ha! Nämlich Ha! Ansonsten war ich gerade auf der Elixier-Seite und freue mich immer noch über diese schöne Wortkonstellation Großraumregion. Aber ihr wisst wohl auch nicht zufällig, was uns die extravagante Schreibweise Elixier mit ELE sagen soll. Doch, wissen wir. Ja, natürlich. Ja, ich wusste es erst mal nicht und ich habe dann ein bisschen rumgeschaut und habe es erst versucht mit Anagramm und habe einen Versuch, ob man da ein interessantes Anagramm oder Akronym draus bekommt, aber es war nichts Interessantes zu finden. Und ich glaube, du bist auf der falschen Spur, wenn du denkst, dass sie sich so viele Gedanken dabei machen. Ja, das war vielleicht mein Fehler. Und dann hat mich Roger aber letztendlich auf den richtigen Pfad gebracht, als er meinte, ich glaube, das ist sowas mit Kristallen. Richtig. Und ich glaube, das ist in unserem Feld hier auch immer erstmal die sichere Antwort, die man auf alle Fragen geben kann. Genau, ja. Außer Planet. Ja, und in der Tat ist Elixier mit E der Kristall der bedingungslosen Liebe. Ja, mit der Essenz der Zahl 14. Genau, die Zahlschwingung ist die 14, das weißt du sehr gut. Ja. Von Barbora da. Und er gibt die Energie von Metatron, Maria und Jesus dem Christus, was ja eigentlich nicht schlecht ist. Ne, finde ich auch gut. Ist schon eine gute Energie, ist aber nicht die beste Energie, wie ich rausgefunden habe. Nee. Und sein Spruch ist A ni o hevet o drach. Aber es soll jetzt wahrscheinlich falsch aussehen. Ist das Elohim? Das ist auf Elohim-Sprache, genau richtig. Das klingt jetzt sehr klingonisch. Ja, also es tut mir leid, an alle, die Elohim-Sprache sprechen, möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen für die schreckliche Aussprache, die ich da an den Tag gelegt habe. Aber leider, ich habe keine Seite gefunden, wo das in phonetischer Umschrift zu finden war. Und ich schätze, dass sie sich auf diese bedingungslose Liebe beziehen. Vielleicht geht Elohim auch nicht auf phonetisch. Nee, vielleicht nicht, vielleicht. Das kann vielleicht gar nicht dargestellt werden. Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Vermutlich kann das nicht mal gehört werden. Richtig. Ja, aber telepathisch wird es auf jeden Fall übertragen, denke ich, da ja auch die Kristalle meistens so funktionieren. Und ich dachte, dann kann man sich ja eigentlich auch noch mal ein bisschen genauer mit den tollen Kristallen beschäftigen. Ja. Vielleicht mit einem Kristall der Woche im Podcast, aber ich habe auf jeden Fall mir ein paar Mal angeguckt und vielleicht erstmal allgemein vorher zu den Kristallen, das sind ja jetzt die Kristalle, die Symbole sind und nicht die jetzt natürlich Objekte sind, die wir anfassen können. Und die Kristalle stammen aus der Zeit. Also nochmal an unsere Zuhörer, das sind die Kristalle, die man auch einfach irgendwo aufmalen kann. Auf seine Zunge zum Beispiel, genau. Wenn die pelzig ist. Vielleicht Moment, oder die sich die Leute in den einschlägigen Foren immer hin und her schicken. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt gerade. Muss man die Kristalle denn noch aufmalen oder reicht das, wenn man die sich vorstellt? Das reicht auch. Vielleicht, wenn du den Gedanken aufmalst, geht es auch. Ach so. Ja, ja, das hilft dann bestimmt. Ja. Jo. Aber immer wenn Leute, die man kennt oder halt aus den Foren kennt, in Anführungsstrichen, dann ist es natürlich immer schön, wenn man sieht, wie da die Gemeinschaft zusammenhält, der Zusammenhalt der Gemeinschaft ist und die sich diese Kristalle schenken. Ja, diese Diskussionen sind sowieso immer sehr lustig, weil es besteht eigentlich nur, die bestehen nur daraus, dass sich Leute gegenseitig diese Kristalle posten und sich dafür bedanken, dass ihnen solche Kristalle gepostet wurden. Und ich habe auch einen Thread gelesen, in dem eine Frau geschrieben hat, gerade zu dem Kristall Elixier, dass sie, die musste irgendeiner Freundin, musste sie eine schlechte Nachricht überbringen und dachte, da hatte sie diese Eingebung, dass es doch gut wäre, sich den Kristall Elixier in den Mund zu malen, damit ihre Worte von Liebe begleitet werden. Und darauf haben ganz viele Leute geantwortet, dass es eine wunderschöne Idee ist, sich diesen Kristall in den Mund zu malen. Ja, also aber vielleicht hier ein kleiner Hinweis an die Hörer da draußen. Man sollte dabei darauf achten, dass man einen Stift nimmt, der nicht giftig ist oder vielleicht permanent markt. Ja, ja, vor allem ist es auch sonst ganz gefährlich. Ich habe das mal erfahren. Ich war mal auf einer Seite, die sich mit der seriösesten Art der Medizin beschäftigt, natürlich Homöopathie. Und da gab es die interessante Geschichte von einem, der sagte, immer wenn er in den Nachrichten was Schlimmes hörte, vielleicht von einem Autounfall oder was Ähnlichem, dass er dann sein Homöopathiekästchen nähme und da drin auspendelte, welches Mittel gerade gebraucht würde. Ja, das lacht er nicht so drüber. Es ist, hoffentlich operiert er nicht ernst. So. Nee, das ist ja auch gut, dass er das auspendelt, weil sonst käme man ja wieder mit dieser schrecklichen Wissenschaft, die nie weiß, was sie tut, wenn man das auswählen will. Also, das ging ja nicht. Jedenfalls, der pendelt halt aus, was er braucht mit seinem Pendel und dann sendet der Astral das Medikament an die Leute, die es brauchen. Nicht schlecht, ja. Das ist natürlich nicht zu Unrecht, ist er dann direkt gerügt worden, wie gefährlich das sei, wenn er das Falsche schicken würde, obwohl das natürlich ausgependelt hat, kann eigentlich gar nicht sein. Richtig. Aber man darf das nicht machen, ohne die Einwilligung von jemand anders sowas schicken. Darum, also für alle, die sowas machen, muss man das immer mit der Formel begleiten, sowas wie, ich bitte den Erzengel Michael, dass er das dahin schickt, wo es gebraucht und gewünscht wird. Aha. Ah, okay. Das erscheint sinnig. Das klingt gut, ja. Ja. Und nur noch eine kleine Anmerkung für die Leute, die noch nicht so Kristalle gesehen haben. Also das sieht ein bisschen so aus wie so geometrische Figuren, so ein bisschen Kornkreis-ähnlich zum ja, Teil. Ja. Ich habe ein paar Hintergrundinfos über die Kristalle, denn die stammen aus der Zeit des alten Atlantis, von der wir auch schon mal gehört haben. Und sie sind die Kristalle der Wirklichkeit und besitzen höchste Energie und stammen aus dem höchsten Licht. Jeder Kristall hat sein eigenes Bewusstsein und ist einer Gottheit zugeordnet. Außerdem entspricht jeder Kristall in seiner Schwingung einer bestimmten Zahl, also wie gerade die Zahlenschwingung 14 bei Elixier. Da auch Zahlen ein Bewusstsein haben. Das ist gut zum Glück, dass es nochmal erklärt worden. Ja. Und zum Beispiel Elixier sieht aus wie ein Herz in einem Becherglas, wenn man sich das so vorstellt. Aber in zwei oder in einem Penis. Ja. Um mal das Thema der letzten Sendung aufzugreifen. Ja. Ja. Ja. Also an sich finde ich interessant, dass diese Kristalle stammen ja aus der Zeit von Atlantis. Aber wenn man sich die so ansieht, diese geometrischen Formen, dann merkt man doch, dass die künstlerisch jetzt nicht so aussehen, als ob die in einem Rutsch entstanden sind, da die sich zum Teil sehr unterscheiden, finde ich. Ja. Also so einige sind etwas komplexere geometrische Figuren, andere sind nicht wirklich symmetrisch und dann, also die sehen aus, als ob die von jeder von einem anderen, von einer anderen Person erfunden wurde. Ja, das war so wie die Zeichen der Lemurier. Ja, und ich finde es komisch, weil die sich ja natürlich eigentlich entstanden sein sollten, aber angeblich, wenn was natürlich entsteht, finde ich, muss das irgendwie eine Grundschiene geben, die durchläuft. Und das kann ich da nicht so sehen. War ich etwas enttäuscht. Ja, das denkt man als Wissenschaftler so. Aber da muss man sich mal klar machen, dass man längst nicht alles weiß. Ja, okay. Zum Beispiel, wusstet ihr eigentlich, dass wir immer einen Kristall anrufen, wenn wir die Sendung beginnen? Das Umatasat ist ein Kristall auch. Nämlich der Gruß der Lichtarbeiter. Ah, ja. Und welche Zahl hat er? Das habe ich jetzt nicht in meiner Liste aufgeschrieben. Aber es gibt noch verschiedene andere. Zum Beispiel Anasha, die Dankbarkeit oder die Energie des kosmischen Christus wird durch Ares, gleich Erdung, hergestellt. Mhm. Oder die Energie von Seth. Das ist das grüne Kabel. Ishata, die Verbindung zu deinem Christus selbst. Und ich finde es gut, dass die alle immer unterschiedliche Namen haben und danach wird erklärt, was die bedeuten. Außer bei einem Kristall und das ist Jesus der Christus, der bedeutet Jesus der Christus. Jesus, der Christus ist. Was kann denn der Kristall von Seth? Kann der gut vergewaltigen? Ich weiß es nicht, ob das Ich kann mal kurz gucken. Es gibt mehrere mit Energie von Seth. Zum Beispiel, ach nee, ich habe gerade Mist erzählt. Also Energie vom kosmischen Christus ist Ananasha, die Dankbarkeit. Und Ares Erdung ist Energie von Seth. Der hat die Zahlenschwingung 10 und ich kann es ja mal kurz vorlesen, wenn es dich interessiert. Ares erdet dich, zeichne dir in deine Fußsohlen Ares und spüre die Kraft, mit der du mit Mutter Erde verbunden bist. Du kannst auch Metatron bitten, Ares mit seinem Fuß, mit seinem Feuerstrahl in deinen Lichtkörper zu zeichnen. Also ich kann da auch nur... Lieber nicht, Metatron übertreibt so ein bisschen. Ja, Ares ist ein wichtiger Kristall, denn um mit deinem Körper aufzusteigen, benötigst du Erdung. Nur wer Wurzeln hat, dem können auch Flügel wachsen. Aber es ist auch dumm, wenn man verwurzelt ist, dass man einem dann die Flügel wachsen, wenn man eh nicht mehr wegfliegen kann. Stimmt das denn? Also ich habe das noch nicht untersucht bei Vögeln, aber bisher habe ich da die Wurzeln nicht bemerkt. Aber dir ist schon aufgefallen, dass Krallen von Vögeln mehr an Baumwurzeln erinnern als unsere Füße. Ja, allerdings. Beweis. Schon. Aber du kennst doch den Wurzelmann, oder? Der hat so Warzen, die aus seinen Extremitäten herauswachsen und die sehen aus, als hätte er Wurzeln an Händen und Füßen. Sieht allerdings nicht aus, als hätte er Flügel. Aber genau, war ja auch stimmt. Wenn dann. Der kommt sicher nur im Privatfernsehen. Hahaha, Logik. Schön. Ja. Aber trotzdem, den Ares kann ich auch nur empfehlen. Als ich Elektrodynamik gemacht habe, da kommen wir ja andauernd in Berührung mit irgendwelchen hohen Spannungen und so, habe ich mir auch so einen Erdungskristall angezeichnet. Das hilft, ne? Zur Sicherheit. Ja, das hast du gut gemacht. Deswegen sitzt du heute hier. Ganz genau, der hat mich wahrscheinlich gerettet. Vielleicht, also ich habe jetzt nichts, vielleicht was darauf hindeutet, ist das, aber ist da das ich mit noch Henning da bin, würde ich sagen, Beweis. Genau, also man könnte sagen, Ares ist sozusagen der höherdimensionale Schuko-Stecker. Ja. Ja. Haben wir noch was zu Kristallen, oder? Also, ich habe nichts mehr zu Kristallen zu sagen. Nein. Außer, wir haben noch eine kleine Sache eine zu Frage sagen. Eine Frage habe ich schon noch. Ja. Nämlich, der Kristall Jesus der Christus. Schreibt er sich auch mit Wortspiel? Schreibt er sich auch mit C-H-R-Y? Nein, der Christus. Leider nicht. Nein, der schreibt sich Jesus der Christus, wie man es erwarten würde und hat die Zahlenschwingung 4. Ja. Da würde ich sagen, haben sie wieder eine Gelegenheit für kosmischen Humor verpasst. Ja. Zu kosmischem Humor kommen wir, glaube ich, später. Mir gefällt es, dass es Jesus der Christus schon zu der Zeit von Atlantis gab, bevor es Jesus gab. Tja. Aber vielleicht ist ja nicht Jesus der Christus Jesus aus der Bibel. Vielleicht ist er ein anderer. Vielleicht hat er früher, keine Ahnung, die, weiß ich nicht, Toninstrumente, die da hatten, um Sachen zu zerstören, gewartet. Und das war so dessen Stempel. Die Kristalltempel. Gilt noch bis 16.000 vor. Ja, mit Zahlen ist man sich ja immer relativ sicher in Sachen Atlantis. Ja. Ja, wie geht's weiter mit den E-Mails? Hast du noch eine? Ich habe noch eine. Also erstmal auf jeden Fall danke an Lena aus Berlin. Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal kurz können wir hier sagen, dass wir keine Namen natürlich weitergeben. Wir bleiben bei Vorname und Stadt. Auch wenn die Stadt kleiner wird, dann nennen wir die Stadt auch hin. Also kann uns jeder ohne Probleme schreiben. Nur für das Channeling des Ursprungsnamens benötigen wir einen vollen Namen, also Vor- und Zunamen, der aber natürlich vertraulich behandelt wird, denn wir machen das mit Technik. Richtig. Und dadurch, dafür brauchen wir einfach mit genug Channel-Technik. Man mag es kaum glauben, wir machen das wirklich mit Hightech, mit modernsten wissenschaftlichen Techniken. Und darum werden das auch wirklich, das sind nicht Sachen, die wir uns einfach ausdenken, sondern da steckt schon was dahinter. Das Problem ist, dass das System, was das berechnet, ist momentan nicht hier. Darum können wir euch gerade noch keine Ursprungsnamen geben. Die werden aber später folgen. Wir haben momentan auch noch kleinere Probleme mit unserer E-Mail-Adresse humoralpathologie@gmail.com. Da könnt ihr schreiben, aber das kommt bisher nur bei einem von uns an. Und eigentlich dachten wir hätten das alle weitergeleitet an alle, aber dann war es anscheinend doch nicht so. Ja. Also ja, wenn ihr also uns was geschrieben habt und habt noch keine Antwort, dann tut's uns leid, aber es kommt auf jeden Fall noch was. Wir müssen uns das nochmal genauer anschauen. Genau. Bis zur nächsten Folge werden wir das alles behoben haben und dann. Genau. Und in der nächsten Folge bekommt auch jeder das, was ihm zusteht. Genau. Bleibt von eher die Ursprungsnamen nachreichen. Ja, die Ursprungsnamen werden nachgereicht. Nächste Woche, nächstes Mal. Nächstes Mal. Und jetzt aber erst die nächste E-Mail. Genau. Hier haben wir von Stella und Oliver aus Bremen eine E-Mail bekommen und die waren auf der Breminale und haben dort einige interessante Entdeckungen gemacht. Das war schon jetzt lustig. Nämlich haben sich gefragt, was eigentlich das Vogelorakel ist und was eigentlich bei einer Energieberatung gemacht wird. Und sie meinten, an sich wäre das sowieso das reinste Hippie-Festival dort gewesen. Und die Bremer halt, ne? Dass es da sogar einen Zirkus gab mit einer Frau mit Bart, die man sich angucken konnte. Die Völker, als ob die kein Internet hätten. Ja, das ist da oben im Norden vielleicht noch nicht so. Ole von Beust hatte Rotten.com gesperrt. Na gut, ja. Das ist nicht Bremen. Ja, also das Vogelorakel ist auf jeden Fall ein Buch, kann man erstmal sagen. Das ist herausgegeben worden von Harald Knaus. Ich schätze, dass sich das darauf bezogen hat. Und das ist eigentlich so eine Art Tarotbuch mit Vogel-Orakel-Karten. Aber es ist eigentlich nicht so spannend, was ich gesehen habe. Ich habe ein paar Rezensionen gesehen, zum Beispiel von Batra aus der Mitte der BRD bei Amazon. Die hat gesagt, man muss dieses Buch nicht unbedingt zum Orakeln nehmen. Ich benutze es immer wieder, wenn ich auffällige Begegnungen mit Vögeln habe oder Vögel in meinen Träumen vorkommen. Es ist ein sehr interessantes Buch. Ich habe übrigens auch oft auffällige Begegnungen mit Vögeln. Mit komischen Vögeln. Huhu. Ja, und zum Beispiel bei michaelazimmermann.online.de war das Vogelorakel das Kartendeck des Monats Juni. Also anscheinend ist es gar kein schlechter Kauf. Also wir können, glaube ich, da eine Empfehlung aussprechen. Und es ist vor allen Dingen gut, weil dieses Kartenset nicht nur Vögel und deren Botschaften, sondern auch Karten für die einzelnen Elemente, Vogelattribute oder Göttervogel enthält. Kann, ach so, kann man auch Quartett damit spielen dann. Ja, deswegen kann man auch dieses Deck sowohl im Alltag als auch... Spannweite 2,5 Meter. Oh scheiße, ich hab nur 1,90. Ja. Hubraum. Strauß. Ja, Göttervögel, ich weiß nicht, welche das sind. Aber es kann einem deswegen auf jeden Fall, weil das alles dabei ist, auch sowohl im Alltag als auch bei spirituellen Fragen weiterhelfen. Also es ist vielleicht nicht schlecht, einfach immer mal so ein Deck dabei zu haben, ja, wenn man mal wieder nicht genug Kleingeld hat bei Edeka an der Kasse oder unter 10 Euro ist und nicht mit der Karte bezahlen kann. Göttervögel ist, glaube ich, so der eine aus der Sesamstraße. Und der Fernsehsender Phoenix. Ja, ja. Und sonst, ja, nö, das war nicht so spannend. Aber danke trotzdem. Danke. Aber natürlich wollen wir jede Frage gern beantworten, wenn sie nicht... Es hat schon ins Thema gepasst. Aber schließlich die letzte Frage der Energieberatung. Da habe ich mal erstmal das natürlich gegoogelt, weil mir das auch nicht so klar war, was eine Energieberatung ist. Und dann kamen ganz Seiten über Seiten von Ergebnissen, die darum gingen, wie man seine Energie, die man verbraucht, einsparen kann. Und das war dann irgendwie, kam mir das etwas am Thema vorbei vor. Dann ist mir eine Blitzidee gekommen, ein guter Gedanke, und ich habe einfach Energieberatung und Kristall gesucht. Und da war gleich der erste Treffer, ein guter Treffer. Perfekt. Da bin ich nämlich gelandet bei wohlfühlarchitektur.de/leistung/energieberatung.php. Und dort wurde einiges gesagt, zum Beispiel, dass Energien ungebundene freie Kräfte sind, die im Sinne einer naturheilkundlichen Therapie unterstützen oder Kraftpotenziale freisetzen können. Die Aktivierung von Kraftquellen und Orten freien Energien erfolgt durch Rituale wie zum Beispiel Space Clearing, was Raumreinigung bedeutet, ist zum Glück nochmal erklärt, Steinsetzung, Wasserbelebung, Flussheilung oder Erdheilung. Die Arbeit mit den freien Energien basiert auf den Seminaren und Büchern Antares, Ingmar, Larimar und Cordula von Dr. Wolfgang BECVAR und Magister Werner Neuner, Naturwissenschaftler, Mathematiker, Autor Free Energy, Symbole und Energiearbeit. Ich finde es gut, dass er seinen Magistertitel in Mathematik. Ja, und seinen Magistertitel auch genannt wird. Das hat mir sehr gut gefallen. Der sollte mal, also wenn der Mathematiker ist, sollte er aber eigentlich wissen, dass es keine Kraftpotenziale gibt. Vor allem sollte er wissen, dass man eigentlich ein Diplom macht. Also er muss ja nicht unbedingt Magister in Naturwissenschaft haben oder Mathematik. Vielleicht ist er ja auch Magister in Germanistik und ist jetzt Autor. Magister Atrium. Ja. Naja, es ist auf jeden Fall, der hat auch auf seiner Seite, wenn man den mal sucht, den Namen, da hat er auch sich selber mit Magister nochmal vorgestellt. Da kann man stolz drauf sein. Der besteht auf den Titel. Bachelor Henrik. ich habe übrigens noch eine kurze Idee. Und zwar, wie wär's, wenn man eine Suchmaschine kreiert mit einem Button, wo die alle Suchbegriffe einfach mit plus Kristall. Ja, eine esoterische Suchmaschine. Den Service können wir bereitstellen. Das würde mir im Alltag ganz viel Arbeit ersparen. Ja. Tim, wenn du sowas machen könntest, dann wäre ich dir tausendmal dankbar. Auf jeden Fall. Ja, und jetzt nochmal genau, wie diese Energie Beratung geht, ist zum Beispiel so, bei der Gestaltung dieser Räume, die dann beraten, werden freie Energiesymbole und Mandalas nach Antares, Ingmar, Cordula, Larimar sowie Kristalle nach Elohim, gerade gehört, verwendet. Perfekt. Und jetzt nochmal, die Kristalle besitzen höchste Energie und stammen aus dem höchsten Licht und enthalten ein göttliches Bewusstsein. Die Energie der Kristalle wirkt immer zu deinem höchsten Wohl, daher können sie nie falsch angewendet werden. Die Kristalle haben ein eigenes Bewusstsein und suchen sich ihren Weg aus der Wirklichkeit in deine Realität. Das gefällt das mir, dass die aus der Wirklichkeit kommen und dann in die verschrobene Realität des Anwenders kommen. Ich finde es auch gut, dass man Energieberatung machen muss, wenn man eigentlich nichts falsch machen kann. Ja. Und ich weiß nicht, wenn es euch interessiert, könnte ich euch auch erzählen, was Space Clearing genau ist. Ja, das würde ich gerne. Das ist, glaube ich, so Abholzen, oder? Das ist Raumreinigung. Ja, das ist so Kahlschlag einfach mal. Kahlschlag. Ne? Ja. Energetischer Kahlschlag. Würde man denken, aber Gedanken, Emotionen und jede Art von Handlung erzeugen Energien. Ja, liegt auf der Hand. Ja. Die sich gerne an Orten, an denen sie zustande gekommen sind, einnisten. Das kennen wir aus japanischen Horrorfilmen. Das bedeutet, dass besonders Räume, in denen wir leben oder Räume, in denen vor Bezug andere Menschen gelebt haben, diese Energien als Informationen gespeichert sind, also in diesen Räumen. Die Hausreinigung ist ein Ritual und hilft zur Befreiung von Wesenheiten aus der Zeit der Vorbewohner oder aus der Schattenwelt. Das Ritual dient der Energetisierung von Wohnräumen, Häusern und Orten. Ja, das klingt gut. Könnte ja schlimmer sein irgendwie. Ja. Ist das eigentlich, hat das eigentlich irgendwas so mit Feng Shui oder sowas zu tun? Die machen doch auch so Energieberatungen. Ja, es ist schon, also es gibt ja auch in vielen echten Religionen, wie zum Beispiel im Shinto gibt es ja auch diese ganzen Reinigungszeremonien oder in ganz vielen Religionen, aber ich weiß nicht. Ja. Also die haben auch, ich glaube, auf ihrer Seite auch Feng Shui-Sachen. Ich fand es auf jeden Fall ganz interessant, dass ich gelesen habe dann, dass in Island sehr viel so mit Energieberatung oder Space Clearing oder ich weiß nicht, ob es da auch so heißt, aber dass da viel damit gearbeitet wird, dass man zum Beispiel, habe ich auf Wikipedia gelesen, dass der Straßenverlauf in Island manchmal so komische Kurven macht und so, weil vielleicht an der Stelle Energien oder Feen und Elfen und so weiter, dass man denkt, dass sie da arbeiten. Oder Trolle. Oder sind, genau, und dass man denen halt ihre Plätze nicht in die Quere kommen möchte oder dass man auch an bestimmten Stellen keine Häuser baut, sondern dass es einfach Steine sind, wo dann Wesenheiten und Energien wohnen. Und außerdem kommt auch aus Island, der Begriff wurde dort wurde hier gebildet in Deutschland, aber ist in Verbindung mit Island geschehen, nämlich der Begriff Elfenbeauftragter oder Elfenbeauftragte. Oh. Das habe ich auch mal gesehen, glaube ich, im Spiegel oder so, dass es da wirklich eine gibt in irgendeinem Ort, ne? Genau. Und die heißt das halt wirklich offiziell mehr oder weniger. Ja, genau, die ist von dem Ort, die Elfenbeauftragte, und muss sich halt mit diesen Wesenheiten in Verbindung setzen, dass man nicht irgendwie einen groben Baufehler begeht. Ja. Und das oder dass man irgendwie Finanzen schlecht handelt. Genau. Das ist ein guter Job, würde ich sagen. Ja, eigentlich hat gut funktioniert in Island. Von Hauptberuf ist sie, glaube ich, keine Klagen Klavierlehrerin, schätze ich. Klavierlehrerin. Genau, das wurde, glaube ich, von einem deutschen Journalisten so 1995 oder so ins Leben gerufen durch einen Artikel, dieser Begriff. Hm. Und dann ins Isländische übersetzt. Genau. Elfar und Beauftragtor. Und von da an wieder nach Elohim. Richtig. Zurück. Ja. Genau. Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch wollte ich sagen, was Energien eigentlich sind. Das ist nämlich auch nochmal definiert auf der Seite zum Glück. Das wird jetzt auch dich vielleicht interessieren als Physiker. Natürlich. Energien, wurde mit einem Sternchen zum Glück nochmal erklärt, wirken bei einer naturheilkundlichen Therapie als Unterstützung oder können Kraftpotenziale in Gang setzen. Die freie Energie versteht sich als eine spiralförmige Verwirbelung nach rechts oder links oder gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Ach, diese drei Möglichkeiten. Ja. Und die Arbeit der freien Energien erfolgen unter Einsatz von Symbolen. Diese Symbole sind, wie Trichter zu verstehen, durch die freie Energien gebündelt werden. Sie fließt und bewegt sich nach oben und unten, wodurch sie atmet. Daraus entsteht eine gerichtete Kraft, Vektor genannt. Klingt irgendwie alles schon wissenschaftlich. Ja. Nahezu jedes Symbol wird einem Chakra zugeordnet und hat eine bestimmte Zahl, Farbe, Polarität, Bewusstsein und eine Botschaft bzw. Indikation. Das Super. Ist Energie. Das ist also Energie. Ist auch genau das, was bei mir immer in allen Lehrbüchern, Vorlesungen vorkam. Da haben die es genauso erklärt, immer. Nur bei Vektor haben sie ein bisschen geschlampt. Das muss natürlich heißen, ein Element eines Vektorraums ist ein Vektor und nicht eine gerichtete Kraft. Aber das wissen die bestimmt. Die wollten es halt nur einfach halten. Ich glaube, das wollten... Ich glaube, manchmal wollen die dich auch einfach nur testen. Ja, ob man das auch weiß, genau. Ja. Aber ich war eigentlich sehr zufrieden, nachdem ich das alles gelesen hatte mit der Seite, weil einfach, die hat sich... Die hat keine Fragen offen gelassen, oder? Genau, keine Erklärungen offen gelassen. So in der Art. Gut, dann sind das erstmal unsere E-Mails. Vielen Dank, dass ihr uns was geschrieben habt. Und wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns noch mehr schreibt. Und jetzt gehen wir in eine kurze Pause und danach geht's weiter mit unserem Hammer-Hauptthema für heute. Also seid schon mal gespannt. Oh, die schöne Musik. Jetzt sind wir wieder zurück aus unserer Pause. Von dem Quietsch. Ja, und unser nächstes Thema, das uns Hagen heute vorstellen wird. Was gibt's da Besonderes von dir? Oh, es gibt, ich habe eine wunderbare Internetseite gefunden, wo sie höchst nützliche Geräte für den Alltag für alle von uns verkaufen und anbieten. Die Seite heißt bioenergetik-zentrum.de und sie verkauft halt sehr, sehr viele schöne Sachen, die man benutzen kann, sich den Alltag zu erleichtern und damit man auch gesünder bleibt, so lauter schöne Geräte. Ist voll mit tollen Sachen, zum Beispiel Raucherentwöhnung kann man da Geräte für kaufen und so. Und es ist alles grundsätzlich Hightech, was es da gibt. Beispielsweise gibt es eine Sache zum Beispiel, hier haben sie ein Gerät, was mit Skalarwellen funktioniert. Oh. Also sogenannte Tesla-Wellen. Sogenannte Tesla-Wellen hat schon Nikola Tesla mal gefunden und da hat ihm natürlich wieder keiner geglaubt. Wie immer früher. Ja. Was waren das für welche? War das das, wo man Energie von A nach B transportiert ohne Kabel und so oder Strom? Ja, das unter anderem auch. Also das ist zumindest das, was auf dem Patent von ihm, er hat so ein Gerät patentiert, wo man das machen kann mit. Und es ist eigentlich gar nicht so schwierig. Er benutzt halt elektromagnetische Wellen mit einer bestimmten Frequenz und ganz, ganz, ganz viel Spannung. Und dann fliegt natürlich Strom rüber. Ah. Also es ist gar nicht so verwunderlich. Ist schon ein normales Gerät, das auch wahrscheinlich tatsächlich funktioniert. Aber diese Tesla-Wellen, die halt existieren, da gibt's halt neben den richtigen existenten Tesla-Wellen auch noch welche, die so ein bisschen ausgedacht sind. und die sind eine, also die benutzt heute keiner, wird erstmal natürlich gesagt. Da gibt's einen Herrn Meil, der sich damit auskennt und beschäftigt und auch immer wieder lustige Gerätschaften baut, wo dann nur so eine Spule drin ist oder so, die dann angeblich Energie erzeugen sollen und so. Und jedenfalls, diese Tesla-Wellen sind halt was anderes als die normalen bekannten Hertzschenwellen, die wir ja alle kennen. Die uns ja alle total mit auskennen. Hertzschenwellen sind halt die ganz normalen elektromagnetischen Wellen, die einfach, also wenn man sich vorstellt, eine Welle schwingt nach vorne, also die geht nach vorne, breitet sich nach vorne aus, dann schwingen Hertzschenwellen nach oben und rechts. Ah, okay. Beziehungsweise auch links und unten natürlich. Aber Skalarwellen halt nicht, sondern die schwingen halt nach vorne. Und gegen den Uhrzeigersinn. Ja, wie Schall. Ja. Und ja. Nach innen auch noch. Und nee, das jetzt nicht, aber. Jedenfalls, neue Himmelsrichtung die haben innen. Einige, ja, das ist eine neue Himmelsrichtung innen, das habe ich auch rausgefunden während meiner Recherche. Die gibt es jetzt seit neuestem, seit wir in der fünften beziehungsweise vierten Dimension sind. Ja. Die und noch ein zusätzliches Element, ich dachte, müsste ich auch mal sagen, das neue Element ist Kopernicium. Nee, Liebe. Liebe. Ja. So, jedenfalls haben die ganz interessante Eigenschaft. Die sind grundsätzlich gut, diese Tesla-Wellen, oder schlecht, je nachdem, wie man glaubt. Ja. Dann können die freie Energie erzeugen. Das heißt, man schickt Energie, also erstmal sind die natürlich zur Energieübertragung, aber man kann mehr Energie übertragen, als man losschickt, was an sich ja schon mal schön ist. Ja. Mhm. Kann man brauchen auf jeden Fall mal irgendwo. Und die bieten halt viel bei hier beim Bioenergetikzentrum an, was auch damit funktioniert. Cool. Beispielsweise haben sie ein cooles Gerät namens TenScan. Scalar Energy steht da. Und es sieht so ein bisschen aus wie so eine Art, keine Ahnung, Rasierer oder Epilierer oder eine kleine Taschenlampe oder sowas. Oder ein Phaser aus Star Trek. Irgendwie so. Also in dein Badezimmer möchte ich nicht gehen. Ja, das stimmt. Und es wird folgendermaßen beschrieben. Ein nicht invasives, auf Quantenphysik basierendes Gerät. Die Anwendung des TenScan-Gerätes, ein Meilenstein in der Skalarwellenanwendung. Wow. Die TenScan erzeugt eine Frequenz von 7,86 Schwingungen pro Sekunde, Schumann-Resonanzfrequenz. Die TenScan zu beschreiben ist fast unmöglich. Man muss sie wie auch andere Systeme am besten live erleben. Ja, da hört die Beschreibung dann auf. Was macht das denn jetzt? Ja, du hast nicht zugehört. Das erzeugt eine Frequenz von 7,86 Schwingungen pro Sekunde, Schumann-Resonanzfrequenz. Hm. Okay. Also die Schumann-Resonanzfrequenz habe ich tatsächlich mal nachgeschlagen, ob es das gibt. Und es gibt es tatsächlich. Das ist die Frequenz, die Wellen haben müssen, wenn sie als stehende Wellen einmal um die Erde stehen wollen. Und hochinteressant. Also ein sehr nützliches Gerät für den Alltag. Ja, also richtig genutzt werden die, um zum Beispiel Gewitter vorherzusagen und so. Okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube, das ist nicht das, was das macht, weil es ist ja nicht Herzschwellen, hier sind ja Skalarwellen. Ja. Darum heilen die einen vermutlich oder machen, dass man leuchtet oder Weiß ich nicht, irgendwas Cooles. Moment mal, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen. Oh ja, wir werden dich nicht heilen. Ja, das steht da ja nicht. Da steht nur, dass sie einem auch noch empfehlen, bei Beschwerden einen Arzt aufzusuchen. Ist natürlich an sich sehr nett, dass sie sowas schreiben. Oder Heilpraktiker. Ja. Was und auch viel sinnvoller ist. Und das ist kein schulmedizinisch anerkanntes Verfahren. Ja, richtig. Ach, aber was immer gerne steht. Dass die Schulmedizin, was die sich einbildet. Ja. Woher haben die eigentlich das Recht, irgendwelche Sachen anzuerkennen? Das will ich mal kurz so fragen. Richtig. Als ob mit ihren dummen Tests. Dass einer gesagt hätte, was richtig ist. Es gibt noch ein paar andere gute Sachen, beispielsweise das Gerät Airnergy. Ja. Vielleicht irgendwie ein Schokoriegel oder so. Was mir bei dem eben noch gut gefallen hat, dass die meisten Geräte auf dieser Seite alle immer sagen, dass sie nicht invasiv sind. Das ist immer gut für Leute, die Angst vor echter Medizin und Spritzen haben. Und sie basieren alle auf Quantentechnologie. Ja, sicher. Ja. Ist alles Hightech da. Also man kann eigentlich nichts falsch machen da. Ist alles so toll und so gut ausgearbeitet. Ja. Das ist nicht dieser esoterische Quatsch, über den ihr immer berichtet. Ja. Das ist richtig Wissenschaft da. Ja. Und manchmal sogar noch Schweizer Qualitätsprodukt. Das steht manchmal auch noch dabei. Schweizer, genau wie beim Vostok Maximus. Genau. Airnergy. Jedenfalls, Airnergy ist auch ein cooles Gerät. Das aktiviert den Sauerstoff in der Luft. Nämlich in den Singulett-Zustand. Und dann, was ist das denn? Singulett-Sauerstoff. Ja, Singulett wirklich, ist, soweit ich, also wenn ich mich jetzt nicht da vertue und wenn doch, dann mögen erboste E-Mails über mein Haupt regnen, ist das einfach der erste Anregungszustand. Okay. Also alle, die das kennen, wissen eigentlich, dass der nicht so schrecklich lang hält. Und dann halt einfach ein bisschen Licht abgibt und gut war. Hält das nicht so 10,-9 Sekunden? Ja, so in irgendwie. Hoch. Aber dieses, was ganz interessant ist jetzt zu dem Thema Luft aktivieren, das ist ja in Asien total in, dass diese ganzen ionisierenden Geräte gibt. Also es gibt fast alles. Es gibt so für einen USB-Port, dass das die Luft ionisiert. Und es gibt, ich habe jetzt auch gesehen, es gibt einen Kühlschrank, der das Essen ionisiert, was man reintut. Und das ist dann von echten bekannten Firmen, also so Samsung und sowas stellen es dann her. Und das ist halt auch totaler Quatsch. Also das bringt überhaupt gar nichts. Ist gut, wenn man möchte, dass, keine Ahnung, das Essen leitfähig wird. Ja, oder so. Wenn man denkt, mein Essen ist nicht ionisch genug. Ja. Gibt es aber nicht hier? Habe ich das hier gesehen? Ich habe kein Stromkabel mehr. Ich lege mein Essen hintereinander. Ja. Falls man sein Essen auch mit einem Zyklotron trennen will, dann ist es auch super. Was ist das denn? Das ist so ein Teilchenbeschleuniger/Sortiermaschine. Für Teilchen. Schön. Benutzen also Bäcker. Quark und Kirsch kann man damit voneinander trennen. Aber ich denke, wenn man deren Masse kennt. So einen Ventilator gesehen, der auch die Luft bei uns gibt es die inzwischen auch, aber so in Asien gibt es die schon was länger und da sind die halt auch viel verbreiteter, diese ganzen ionisierenden Sachen. Also da gibt es da jeden Quatsch mit Pro-Ionen. Es wäre natürlich mal interessant zu wissen, ob ein luftionisierender Ventilator dem Ventilatortod vorbeugt. Richtig, das war auch mein Hauptgedanke zu dem Thema. Da haben wir noch gar nichts zu gesagt bei uns, ne? Nein, haben wir noch nicht. Das müssen wir dann jetzt kurz sagen. Also in Korea gibt es den Volksglauben, dass wenn man neben einem Ventilator einschläft, dass dann die Chancen relativ hoch sind, dass man tot wieder aufwacht. Oder das auch im Auto mit offenem Fenster, wenn da nur so ein bisschen Luftzug ist. Das reicht auch schon. Ist das auch schon? Ja, ist auch schon Ventilator. Weil der Luftzug an die Luft wegatmet oder was? Oder weil der Sauerstoff, die sauerstoffreiche Luft weggebracht wird oder so. Oder weil man dann Vakuum am Mund hat. Ja, das gibt's auch noch. Das Gute ist ja, dass es in Korea tatsächlich statistisch bewiesen ist, dass es das gibt. Die Leute sterben wie die Fliegen. Aber es gibt halt auch so, das ist da eben auch Meinung, dass es funktioniert also dass es tatsächlich dieses Phänomen gibt, auch unter Wissenschaftlern, obwohl jeder, der nicht aus Korea ist, meint, sowas gibt's nicht, aber die koreanischen Ärzte sagen, ja, natürlich, das gibt's. Also es ist ein Phänomen, das eigentlich nur auf Korea beschränkt ist und man geht eigentlich davon aus, dass es das nicht gibt, weil es gibt keine gescheiten Erklärungen und es ist eigentlich ziemlicher Unsinn. Also man kann mal davon ausgehen, dass wenn es das tatsächlich gäbe, hätten das vielleicht noch andere gemerkt als die Koreaner. Ja. Vielleicht hat das was zu tun, wenn man ganz viel StarCraft spielt und dann sich eben sein Dings legt, seinen Ventilator. Naja, okay, das war jetzt eine kleine Exkursion. Wir waren beim Airnergy-Dings. Ja, Airnergy, das aktiviert die halt den Sauerstoff, genauso wie Pflanzen das in der richtigen Welt tun oder sowas laut denen. Dann haben sie da noch einen coolen Also die Beschreibung ist eh super. Je älter oder schwächer, desto weniger Sauerstoff verwertet der menschliche Körper. Boah. Mit gestiegenem Alter, weil Gesundheitsstörungen durch Stress, ungesunde Ernährung, Mangel an Bewegung, Umweltbelastungen, bla bla bla, kann die Fähigkeit des Körpers zur optimalen Verwertung des Sauerstoffs weiter abnehmen. Und dann schreiben sie noch andere sehr interessante Sachen, dass die Zellen das bräuchten für 1 Milliarde chemische Reaktionen pro Sekunde oder sowas. Und sie schreiben da, ich muss ja eben schauen, ob ich die Stelle finde, wo es steht. Ähnlich wie Wasser, kalt oder warm, hat auch Sauerstoff verschiedene Eigenschaften. Warmes Wasser löst in der Regel Stoffe wie Salzkristalle oder Zucker schnell und auch in größeren Mengen. Warmes Wasser ist meist reaktionsfreudig. Kaltes Wasser kann diese Stoffe nur langsam lösen, meist in geringeren Mengen. Kaltes Wasser ist meist reaktionsträge. Auch Sauerstoff besitzt verschiedene Eigenschaften. Der Sauerstoff, welcher eher in der Regel in der Atemluft vorhanden ist, also wieder super Formulierung, ja. ist reaktionsträge. Damit man den Sauerstoff für die Energieproduktion im Körper nutzbar machen kann, muss der Körper den Sauerstoff erstmal in einen reaktionsfreudigen Zustand versetzen, nämlich den Singulett-Zustand. Damit wären wir halt wieder da. Schön. Und also angeblich reagiert er dann besser, was glaube ich mal nicht stimmt. Aber es ist cool, dann kann man sozusagen mit dem Singulett-Sauerstoff gleich Salz und Zucker einatmen oder wie, das löst. Ja, ich glaube, so geht das. Vielleicht reicht es auch, wenn man die Luft warm macht oder so. Also ich glaube, aber ich bin ja kein so ein toller Wissenschaftler wie die bei Bioenergetik-Zentrum. Das hat mich sowieso begeistert an der Seite, dass die für ganz viele Probleme, für die ich nicht wusste, dass ich sie haben könnte, eine Maschine haben, die beseitigt. Eine das ganz, ganz billige total Maschine. Total gut. Zum Beispiel gegen die gefährlichen Erdstrahlen verkaufen die also besondere Korkplatten, was mir sehr gut gefallen hat. Das sind nämlich die Kopchina-Kork-Platten, benannt nach einem Heilpraktiker, der die entwickelt hat. Und die sind nämlich nicht gleich Kork, ist meist gleich Kork. Oder sowas haben die geschrieben. Und das heißt, dass man, wenn man das unter sein Bett legt, dann ist man gegen die gefährlichen Erdstrahlen so gut wie immun, solange man auch noch alle elektronischen Geräte und Lichter und so aus seinem Schlafzimmer entfernt. Hm. Ja, es gibt auch noch andere so gute Sachen, zum Beispiel den Orgon-Akkumulator, den sie anbieten. Da beschreiben sie jetzt kurz die Orgon-Energie, also für alle, die das nicht kennen. Also sind wahrscheinlich kaum welche dabei unter den Hörern, aber ich lese es mal vor zur Sicherheit. In vielen alten Kulturen hat man um die Existenz der Orgon-Energie gewusst und sie teilweise bereits genutzt. Andere Namen für diese Energie sind zum Beispiel Bioenergie, Semikolon, Vis Vitae, Vitalenergie, Semikolon, Ott, Lebensenergie, Semikolon, Prana, Chi und andere, viele andere. Chi habe ich schon mal gehört. Ja, ich glaube, Prana kenne ich vom Prana-Haus, dem Versand. Ja. Ich muss da immer aufpassen. Ich lese da immer Piranha als erstes. Die Piranha-Atmung. Ja, ist auch eine Energie, die ich kenne. Leider kann man diese Energie noch nicht... Jetzt kommt der Witz natürlich. Leider kann man diese Energie noch nicht mit den heute existierenden Geräten der Schulphysik messen. Ich fände das gut, wenn wir jetzt an der Stelle so einen traurigen Jingle einspielen können. So. Das fände ich schön. Ich finde es auch gut, dass es nicht nur die Schulmedizin gibt, sondern auch die Schulphysik, ja, die anscheinend auch total inkompetent ist. Also, ja. Wenn das die Schulphysik ist, die ich in der Schule hatte, dann wundert es mich nicht, dass man das mit den Geräten da nicht messen kann, weil die waren allesamt 70 Jahre alt. Ja, wir hatten auch noch so Ionisierer? Ja, nee, die Aerodynamik. Der Luftkanal, genau. Oh, wir hatten noch so einen schönen Windkanal mit einem Hakenkreuz drauf. Schön. Konntet ihr so kleine Modelle von Jagdfliegern drin testen. Ja, und dann war halt nicht alles schlecht. Die Windkanäle, richtig. Also da wussten sie, wie es geht. Richtig. So, Katzenfälle, Organstäbe. Knallgasprobe geht immer. Knallgasprobe ist immer gut. Die Organenergie kann man nicht mit unseren 5 Sinnen erfassen. Genauso wenig wie die 3 anderen großen Energien. Was? Ja. Welche die ja, ratet mal, welche sind's? Könntet ihr es euch vorstellen, welche 3 anderen großen Energien? Solarenergie und Erdstrahlen und... Tesla-Energie. Ja. Herzenergie und Newton-Energie. David Bowie-Energie. Ja, es sind aber leider Elektrizität, Magnetismus und Gravitation. Oh. Magnetismus lässt sich nicht. Die anderen lassen sich doch alle nachweisen. Also, nee, nicht fühlen, oder ich kann schon Elektrizität mit meinen 5 Sinnen erfassen, ja, persönlich. Ja, und Magnetismus kann man auch erfassen. Gravitation ist auch nicht so schwer. Ja, es ist auch echt nicht so schwer eigentlich. Zumindest deren Auswirkungen kann man mal echt gut beobachten mit unseren 5 Sinnen. Naja, niemand, auch keine Physiker, kann eine genaue Definition dieser Erscheinung geben. Lediglich ihre Auswirkungen können wir mit Messgeräten erfassen bzw. voraussagen. Also, die haben es praktisch vorweggenommen schon eigentlich. Man kann die Energien ja nicht sehen, nur deren Auswirkungen. Aha. Okay. Mit Sicherheit sind in den vier Urenergien ganze Bündel feinstofflicher Energien enthalten. Die Orgonenergie hat eine derartige Urkraft, dass sie vor allem mit den Lebensvorgängen zu tun hat. Logischerweise finden wir die drei anderen Energien vor allem im Bereich der Technologie und der Technik. Es gibt ebenso viele Energieinformationen und Energiearten, wie es chemische Elemente gibt. Also ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich meinen genauso viel und ob es dann immer neue gibt, wenn wir wieder in Darmstadt ein neues zusammenkloppen. Aber ja, ich denke schon. Also vielleicht meinen die einfach unglaublich viele, beziehungsweise so 110. Ja. Hat man jetzt nicht 160 oder so? Nee, wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei so 120 oder so rum, 160 ich dachte, wir hätten jetzt oder so. Unsegisimalium gemacht ja, oder so. Ja, so in der Art. Ich glaube, Ununumium haben sie ja umbenannt in. Moment, ich habe noch ein Periodensystem dabei. Natürlich. Okay. Danach, welche Überraschung. Der Podcast ist gerade viel besser. Ist natürlich ein altes Periodensystem, ist nämlich in einem Buch. Oh. Also wir verlassen uns auf die Weisheit des Cornelsen Verlags. Ja, richtig. Da ist noch Röntgenium das letzte, da haben sie aber inzwischen schon mehr. Also Ununumium für alle, die sich diese neuen Namen nicht mögen. Ist das Röntgenium mit T oder mit D? Röntgenium. Ach Mist. Jetzt gibt's hier noch einen interessanten Brief, den der Entdecker der Orgonenergie Wilhelm Reich also am 19. Oktober 1959 an seinen damaligen Freund Neil geschrieben hat. Neil. Jedenfalls hat er ihm geschrieben, auf die Orgonenergie können wir unmöglich ein Monopol beanspruchen. Sie gehört jedem. Sein damaliger Freund und danach waren sie nicht mehr befreundet, nachdem er mir gesagt hat. Also sein Freund war so ein großer, dünner Typ mit einem Zylinder und so einem, so einem Schnurrbart. Ja. Und der hat dann gesagt, ich werde diese Energie verkaufen und damit werde ich der mächtigste Mann der Welt. Aber er ist und dann leider nachher alleine gestorben und einsam. Das war gerecht. Ja. Ja. Steht hier auch. Das war kosmischer Humor. Ganz sicher. Ja. Deswegen bekommt bei uns jeder, der uns besucht, wenn er will, kostenlos Orgonenergie. Dann bringe ich gleich einen großen Ökobeutel mit, dass wir die voll machen können mit Orgonenergie. Ich glaube, man muss das in Tupperdosen machen, sonst wird die schlecht. Also das können wir übrigens auch anbieten. Jeder, wer uns schreibt, kriegt nicht nur einen Ursprungsnamen, sondern auch genau eine Portion Orgonenergie. Kostenlos. Hier steht auch, solange der Vorrat reicht. Hier ist also halt auch schnell schreiben. Aber per freies Fließen ins Netz. Ja, aber wenn das jemand per Post haben will, dann muss er schon das Porto bezahlen. Richtig. Oh, wo wir gerade dabei sind, freies Fließen ins Netz. Wusstet ihr, dass das unter Strafe steht, Energie ins Netz einzuspeisen? Was? Ins deutsche Stromnetz. Nein. Ja, doch, da wird man hart für bestraft. Was? Also, diese Maschine da ist in Deutschland wahrscheinlich illegal deswegen. Da sieht man mal wieder, wie der Staat dem kleinen Mann das Leben schwer macht. Ja. Es geht auf Kosten des Steuerzahlers, beziehungsweise des energetisch nicht ausgeglichenen Steuerzahler. Also die Orgonenergie kann man, also wie man das hier sieht, wird die nutzbar gemacht, indem man, also es sieht so ein bisschen aus wie das Holo-Schach bei Star Trek, wenn das in der Pyramidenform wäre. So ist das Gerät, was man braucht für Orgonenergie. Viel Glas, viel Glitzerzeug. Beschreibung hierzu. Hier kann jeder Mensch intuitiv fühlen, worum es geht. Was? Das war's mit der Beschreibung, oder? Ja, das ist ein Bild darüber, aber ich habe das so ein bisschen mehr angeguckt und das sieht eigentlich aus wie so eine kitschige Uhr in so einer Goldfassung, die meine Oma mal hatte oder so, die sich so unten drehen mit diesen Trommeln dran und so. Das ist die Uhr von Zongdalabruck. Wenn das eine Pyramide wäre, natürlich. Also sie haben hier jedenfalls super tolle Sachen, auch total wissenschaftliche Sachen, Aromamassage, Sachen, wo man auf Schwermetalle testen kann, die wahrscheinlich als einziges wirklich funktionieren auf der Seite. Kork gegen Erdstrahlen hatten wir ja gerade schon. Raucherentwöhnung, Pneumatron, Orgon, Lichtglobus. Was ist denn Pneumatron? Ach, das ist einfach eine kleine Saugglocke, die aber immer unter Druck macht, aber immer ganz schnell, ganz viel, ganz oft hintereinander. Und dann ist das wieder gut, keine Ahnung. Auch eine Qi-Maschine haben sie. Finde ich auch gut, dass sie endlich mal das Qi nutzbar machen. Das Qi ist doch die Orgonenergie. Wir haben doch schon eine Orgonenergie-Maschine. Ja. Das Ding sieht komisch aus. Das sieht aus wie aus dem Teleshopping, wo man seine Füße drauflegt und dann. Genauso funktioniert das auch. Legt man seine Waden da drauf oder seine Knöchel und dann wackelt einen das so hin und her und man wird dünn. So ist das. Das ist auch die Funktionsweise. Aber ein gewisser Dr. Neil Piller, vielleicht ist das derselbe Neil von vorher. mit dem Zylinder. Ja, genau. Der sagt jedenfalls, man bekäme dadurch deutlich gesteigerte Lebensqualität, wenn man mal dem Fettdruck hier glauben darf. Aber das einzig, das eigentlich richtig Gute auch in dieser Seite ist der Ray Guard. Ehemals Raymaster. Ehemals Raymaster. Bei wieso noch Raymaster? Der Ray Guard ist schon so in etwa das Beste auf dieser Seite. Es ist ein Gerät, das man nutzen kann, um sich vor Elektrosmog zu schützen. Also da gibt es natürlich verschiedene Ausführungen, weil es wäre ja unpraktisch. Der eigentliche Ray Guard für zu Hause ist relativ groß. Der ist so 20 Zentimeter oder so. Ja, ja. Sieht aus wie so ein dekorativer Tischaschenbecher in Pyramidenform. Ja, so in der Art. Ja. Pyramidenform? Das kann ich intuitiv direkt verstehen. Das ist ja keine... ist natürlich ein Kegel eigentlich, insofern ist vielleicht was schwieriger. Ja. Aber dann kannst du es nicht verstehen. Das ist nicht so jetzt ist mein Verständnis dann plötzlich wieder abhanden gekommen. Jedenfalls gibt's da, das ist auch schön, ist der Titel von diesem Ray Guard, Human Firewall. Also, wenn man mal denkt, man, keine Ahnung, dass irgendwie durch den Elektrosmog auch Viren übertragen werden, dann braucht man das. Ja. Und muss man aber Ports schließen und so. Und immer, ja, wenn man über Netzwerk Spiele machen will, wieder ausschalten. Also dieser Ray Guard soll angeblich ein bisschen so funktionieren wie ein Blitzableiter, dass er halt den Elektrosmog schluckt, dass der dahin geht und dann ist der da drin weg oder so. Es gibt jedenfalls verschiedene Versionen. Es gibt einen Ray-Chip, den kann man aufs Handy kleben. Das ist nur so ein kleiner Aufkleber. Und es gibt da viele, viele gute Videos, die das alle erklären, wie das funktioniert. Da gibt's einen gewissen Herrn Döpp, der das vorstellt. Der ist Arzt und scheinbar auch tatsächlich Humanmedizin studiert. Ist an sich ein Mobilfunkgegner. Also man kann das alles sehr schön, man findet ihn auch auf ESOWATCH, D-O-E-P-P schreibt er sich. Und dann findet man sehr viel Interessantes über ihn und über seine ganzen Geräte, die er da so hat. Zum Beispiel den Royal Aqua Raumstern. Und so. Die ganzen wichtigen Erfindungen, die aus dem Alltag heute kaum noch wegzudenken sind von ihm. Jedenfalls gibt es diesen Ray-Chip, ungefähr 1,5 Zentimeter ist das Ding groß und man klebt es sich aufs Handy. Und zwar gibt es ein schönes Video, wo er dann sagt, man kann große Geräte nicht aufs Handy kleben. Ich finde es auch gut, nochmal kurz zu der Größe, dass da steht Masse 15 Millimeter Durchmesser. Ja, ich glaube, es soll Maße heißen. Sie, ja, haben nur kein, das ist Schweizer. In Österreich. Das ist schon Schweizer, aber die haben da oben ja trotzdem SZ verwendet im selben Artikel. Das ist schön geschrieben. Als Physiker würde mir sowas ja sauer aufstoßen. Ja, es, ja, ist mir auch überaus sauer aufgestoßen. Jedenfalls funktioniert der auf drei Prinzipien. Das ist alles sehr gut erklärt. Es gibt einmal die physikalische Ebene, auf der er wirkt. Nämlich ist da ein Mineralpulver drin. Aus, wie er es sagt, Siliziumkristallen und Bergkristallkristallen. Das ist so die Doppelkristallkraft. Ja, ja, das ist ein Kristall-Double Whammy. Gibt's Bergkristall auch in Nicht-Kristallform? Ich vermute. Also als Elixier vermute. Ja. Ja, es gibt, na klar. Denk doch mal nach. Bergkristall, Elixier. Ja. Bergkristall in Nicht-Kristallform ist einfach Berg. Ja, natürlich. Jedenfalls ist da dieses Mineralpulver scheinbar drin. Und das hat eine Affinität zu Strahlen und Wellen, nämlich zu Tesla-Wellen. Ah, die kennen wir ja. Da schließt sich der Kreis. Ich nicht. Aber hier sind die Tesla-Wellen jetzt böse. Ach so. In dem anderen Gerät. Das ist gut, dass in dem Shop einmal ein Gerät verkauft wird, das Tesla-Wellen kreiert und eins, dass das wieder schluckt. Ach ja. Aber das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, nicht so unsinnig. Man kann sich das vorstellen wie mit, keine Ahnung, mit einem Messer kann man ja jemand umbringen, ja, oder auch operieren. Das ist dasselbe Gerät. Hm. Und so ist es auch mit den Tesla-Wellen oder mit Röntgenstrahlung. Okay. Oder ein Leberwurstbrot. Leberwurstbroten. Jetzt mit Tesla-Wellen, habe ich noch nie versucht. Aber macht bei Gelegenheit mal. Dann ist auf diesem Handy-Chip etwas drauf, was ich zuerst, habe ich das so eine Art, für so eine Art Auge gehalten. Das sieht, ja, so ein bisschen aus wie so Wackelaugen, die man so kaufen, ja, kann. Aber es ist ein Engel und ein Kornkreis. Hm. Der Kornkreis ist wohl irgendwann mal aufgetaucht, irgendwo in einem Feld natürlich, wo wir gerade schon wieder bei Feldern wären, zum Beispiel Tesla-Feldern. Ja. Und dieses Bild von diesem Engel, ja, schützt auch schon vor Elektrosmog. Das ist jetzt die zweite Ebene. Das ist die zweite Ebene, nämlich die energetische Ebene. Das ist super. Das ist auch gut, dass sie das bekommen haben, wieder den Kornfeldkreis, dass sie den noch ablichten konnten und sich aufzeichnen konnten, bevor, ja, die Agentur kam. Richtig, dass sie da platt getrampelt. Das ging ja nicht. Jetzt ist die dritte Ebene zufälligerweise Suchen und Glossar? Leider nicht. Schade. Aber sie ist ähnlich. Sie ist nämlich auch informativ. Ah. Hm. Oh. Also die informative Ebene besteht aus einer Information, die diesem Raid-Chip eingeprägt ist. Und zwar entstammt die der Nullpunktsenergie, der stärksten Energieform. Oh. Oh, noch stärker als die Orgonenergie. Noch stärker. Aber vielleicht ist das auch dieselbe, das ist nicht so ganz klar. Die Nullpunktenergie? Die Nullpunktenergie. Und die gibt es aber tatsächlich. Ja, die gibt's schon, aber das ist was anderes. Ja, das ist schon was anderes. Nullpunktenergie, das ist so, wenn man ein Vakuum hat, dann muss das trotzdem Energie haben, wegen Physik. Wegen Quantenmechanik haben. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, dass du das weißt, aber wir müssen auch mal zeigen, dass wir auch solche Sachen sagen können, wie die Esoteriker. Stimmt, wegen, das ist jedenfalls, die Nullpunktenergie ist, und die macht wahrscheinlich auch gesund dann. Also das ist jetzt nicht mehr echt. Nee, das ist jetzt nicht mehr echt. Jedenfalls ist das aus der, haben die da eine Information rausbekommen und die wird auf schamanistische Weise in einem ganzheitlichen Zentrum in den Alpen mit speziellen terrestrischen Energien, die es da gibt, eingeprägt. Also das ist auch Qualitätsarbeit. Wow, das beeindruckt mich, dass die halt sozusagen so ein hochtechnisches Aufkleberteil fürs Handy trotzdem mit so einer Naturverbundenheit durch in den Alpen irgendwie energetisieren. Das gefällt mir. Wie viel kostet das? Ach, da kommen wir gleich zu. Da gibt's nämlich noch sehr viel interessante Sachen, die man vorher sagen muss, weil sonst versteht man auch gar nicht, die Kosten dazu würdigen für sowas. Okay. Jedenfalls, die Wirkung ist auch tatsächlich nachgewiesen. Das ist kein Quatsch. Der hat es wirklich nachgewiesen, nämlich von einem ganzheitlichen Kompetenzcenter in den Alpen auch wieder, wo dieser Döpp zufälligerweise selber der Leiter von ist. der vergleicht das halt regelmäßig mit den anderen Ray Guards, die es so gibt, also den anderen Elektrosmog-Blockern. Und er sagt, die funktionieren zum Glück alle, aber der Ray Guard am besten. jedenfalls nachgewiesen ist das durch Meridian-Diagnostik. Das ist so, soweit ich das verstanden habe, nimmt man also ist es eine Widerstandsmessung einfach von irgendwie Körperwiderstand, also elektrischem, wo man zwei Elektroden irgendwie an den Körper macht, rechts und links so an der Körpermitte gespiegelt und glaube ich auch auf Qi-Punkte setzt man die. Und dann guckt man auf irgendwelche Punkte, die man aus der chinesischen Medizin noch kennt. Genau, die man da aus der chinesischen und auch, das steht hier nachher, mit neuesten Erkenntnissen aus der Sowjetunion. Sie werden brandneu sein. Neu. Richtig. Aber das machen die wirklich bei der Meridian-Diagnostik. Und dann gibt's noch die Segmentar-Diagnostik, mit der das auch nachweist, die dasselbe ist. Also das ist auch eine Widerstandsmessung einfach vom Körperwiderstand, Stromwiderstand halt. Und noch mit der Heart Rate Variability, auch bekannt als Puls. Wow. Ja, Pulsänderung natürlich. Also die Ableitung. Jedenfalls. Das hat mit Elektrosmog der Puls zu tun, das finde ich seltsam. Ja, wenn viel da ist, dann steigt der vielleicht und das ist dann schädlich. Oder fällt und das vielleicht auch schädlich. Ah, okay. Da muss Roger aufpassen, dass er keinen Bluthochdruck oder sowas bekommt, weil er so nah am Computer sitzt. Eben. Richtig, richtig. Also ich bin hier ganz schlimm ausgesetzt, den Strahl. Du bist gefährdet. Würde ich bestellen als erstes so ein Ding. Ja. Ja, genau. Mindestens eins. Also, aber wir können ja einfach eins kaufen, weil der Große, der deckt den ganzen Raum ab. Ja. Gehst du noch drauf ein, darüber, wie dieser Herr das vorträgt in diesem Video? Ich könnte. Also ansonsten kann ich das ja auch kurz sagen, weil... Ich bitte darum. Ich habe mir dieses Video auch angesehen und dieser Mann hat zwei hervorstechende Eigenschaften bei seinem Vortrag. Nämlich, er redet so, als hätte er gerade das zum ersten Mal gehört, was er da erzählt. Er trägt die Sachen so vor, wie ich meine Sachen hier immer vortrage. Und also er hat so ein Handy in der Hand, wo eben dieser Sticker drauf ist. Ich meine, dieses Hightech-Gerät und dann redet er halt immer die ganze Zeit und schaut dabei die ganze Zeit auf das Handy drauf. Also als hätte er das so als SMS bekommen und liest das jetzt, vielleicht auch als MMS, wer weiß. Und liest das jetzt vor. Per WAP. Per WAP liest er das. Dann verspricht er sich die ganze Zeit. Und zum Beispiel sagt er immer ganz oft, ja, da ist so wie so eine Linse, so eine fressende Linse. Und danach sagt er immer Frennellinse. Ja, das kommt aber gleich noch, ja, das ist. Also ich bin da auch nicht sicher, was das sollte. Warum hat er einmal Fresnel und dann, oder zweimal Fresnel und dann dreimal Frennel? Er erzählt was über ein Fresnelfeld, was es angeblich gibt. Das habe ich gesucht, aber nicht gefunden. Also Fresnel-Linse habe ich schon mal gehört. Ja, Fresnel-Linse, das sind einfach so segmentierte Linsen, wo wie man die auch von Overhead-Projektoren kennt. Da sind die drauf. Fresnel-Linse. Fresnel-Linse oder Frennel-Linse. Ich habe halt beides gesucht, Fresnel und Frennel, falls es beim ersten Mal versprochen hat. Aber das ist auch ein interessantes Feld, das irgendwie keine Wellen hat, sondern nur Wirbel. Und das Gehirn, also das Handy erzeugt das halt und Das geht so, das Nahfeld davon ginge so ungefähr 20 Zentimeter und das Gehirn wird dann noch erfasst von. Und das differenziert halt zu Tesla- und Herzfeldern. Ja. Natürlich. Wow. Aber ich glaube, der Punkt des Videos war einfach nur, dass er als Mobilfunkgegner die ganze Zeit ein Handy in der Hand hält, weil da der Sticker drauf ist und sich das traut. Das hat mir einfach irgendwie Vertrauen eingeflößt. Und ja, ich mir auch total. Schon, wenn er das jetzt in die Hand nimmt. Mir hat der Engel am meisten Vertrauen eingeflößt. Ja, ein Kornkreis. Ja. Jedenfalls, es gibt, haben die halt nachgewiesen, normalerweise vom Elektrosmog eine negative Wirkung. Nee, Moment. Oder vielleicht von dem Sticker eine negative Wirkung. Außer man ist geswitcht. Shit, das sollte man vorher abklären. Ja. Zum Switchen, das ist sowieso eine interessante Sache. Er sagt hier später, technische Tesla-Wellen, damit vermute ich, dass er meint, technisch erzeugte Tesla-Wellen, sind immer schädlich. Weil die zum Beispiel auch von den Kopfantennen, die man ja auch schon kennt, weil die da halt irgendwas machen und weil die Antennen von Handys ja so gezwirbelt sind wie eine andere Sache, die wir auch schon kennen. Nämlich die DNA. Wow. Ja. Nochmal Mad Props an die Tübinger, die die DNA erfunden haben. Genau. Ja. Aber die Wellen gehen halt nach zum Rayguard. Ja. Oder zu Antennen, was so nicht funktioniert. Also im echten Leben, aber was soll's. Eine Affinität zu Wellen, das ist, man kann sich das so vorstellen. Also wenn man wirklich was hätte, wo die Wellen hingingen, elektromagnetische Wellen, dann wäre das so eine Art Dunkelbirne. Wie eine Glühbirne, aber im Dunkel. Weil das geht dann halt dahin, man sieht nichts mehr davon. Und man bringt sowas praktisch in den Raum und dann wird's dunkel. Sowas wäre das im Prinzip, wenn es das gäbe. Aber ja, gibt's doch Rayguard. Ja, Rayguard halt. Rayguard. Aber da es dann nur unmerklich dunkel wird, denke ich, haben sie sich auf die Frequenzen, die so ein Handy benutzt, beschränkt. Ja. Nur so, was ja auch sinnvoll wäre. Die wollen natürlich auch nicht die Herzenwellen aufhalten. Also die werden überhaupt nicht beeinflusst davon. Sondern nur die Tesla-Wellen, die man aber ja nicht nachweisen kann. Weil wenn die Herzen weggenommen wird, dann müsste das Handy ja seine Sendekraft erhöhen. Das wäre ja auch wieder schlecht. Und der Rayguard Home, den es auch noch gibt, der funktioniert anders als der Ray-Chip. Hat er nämlich auch noch gesagt. Da sind zwei Sachen drin. Oder drei. Er sagt, das funktioniert auf zwei Ebenen. Man kann auch sagen, auf drei. Was? Aber er sagt nicht, oder wie ihr es nennt, auf drei, oder? Nee, er sagt es nicht. Er sagt, oder auf drei. Und zwar sind die zwei Ebenen einerseits eine Spiralantenne aus Silber, von wegen DNA, weil die DNA ist ja auch eine Antenne und auch ein Sender und auch ein Empfänger und sowas. Und auch aus Silber. Und auch aus Silber, von Sabine Wolf. Größtenteils aus Silber. Und halt auch die Bergkristallkristalle sind auch wieder drin. Gut, die werden nicht alt. Und dann ist der Rayguard auch noch energetisiert. Also da kommt auch noch selber Strahlung von, aber die gute diesmal. Praktisch. Ja, und zwar gibt es dafür verschiedene Namen. Der ist nämlich energetisiert mit der höchsten Energie. Und die heißt entweder Dao, wie im Taoismus, weil ich nachgeschlagen habe, das heißt nicht Energie. außerdem noch die göttliche Energie, wie wir sie kennen. Ja, wir nicht Chinesen. Ja, für göttliche Lampen wird die im Westen oft benutzt und göttliche Backöfen. Ja. Kennt man diesen Anschluss mit diesen drei Kontakten. Und dann sagt er noch das Schönste, wenn man nicht so an Gott glaubt, dann ist es die Energie des Nichts. Ah, okay, die nihilistische Energie. Ja, bekannt. Denn das Nichts enthält alles. Aha, die Nullpunkt-Energie. Impotenziell. Genau, das habe ich bei Camus gelesen. Genau, so hat er sich das halt auch gesagt. Und dann aktiviert das halt die Aura und das schützt dann halt wieder. Natürlich. Praktisch, ja. Wie auch sonst. So, und dann erklärt er noch, warum man geswitcht sein muss. Denn, wenn man geswitcht ist, also normalerweise ist man geswitcht. Ja, und das heißt so viel, er erklärt das in einem ganz anderen Video nochmal irgendwie anders und da sagt er, geswitcht sein, das wäre für Leute, die sich mit Computern ein bisschen auskennen, ist so ein bisschen wie eine fragmentierte Festplatte, aber im Gehirn. Das irgendwie. Das habe ich schon. Ja, da muss man dann Defrag machen, beziehungsweise sich entswitchen und da gibt er einem schöne Übungen, die man machen kann, die werde ich jetzt auch direkt weitergeben. Ja. Er sagt, man kann die machen entweder dreimal täglich für eine Minute oder fünfmal täglich für zwei Minuten. Also das sind die beiden Möglichkeiten. Ich glaube, ich mache dreimal täglich für eine Minute. Ja. Das ist gut gleichwertig. Und dann macht man das nämlich, also einerseits muss man seine Augenbrauen massieren über Kreuz. Also man nimmt zwei Hände und macht dann so, nimmt so den Daumen unter die Augenbraue und die restlichen Finger drüber und knetet so ein bisschen 20 Sekunden lang. Aber über Kreuz. Ja, über Kreuz schon. Ja, das ist überhaupt die Krux der ganzen Sache. Switchst du ja mehr, das wäre ja dumm. Ja, dass man halt die Sachen wieder, dass die Verbindungen wieder richtig werden im Gehirn. Das ist halt wichtig dabei. Soll das denn sonst gehen? Genau. Dann muss man die Ohrläppchen über Kreuz nochmal genauso machen, 20 Sekunden. Und dann muss man das Gouverneursgefäß und Konzeptionsgefäß massieren. Und, weiß einer, wo das ist? Was ist das? Also das Gouverneursgefäß ist, also richtige Mediziner nennen das Philtrum und es ist das Ding über der Lippe, unter der Nase. Ah. Das Konzeptionsgefäß, wofür ich keinen Namen finden konnte, ist das Ding unter der Lippe, aber überm Kinn. Okay. Wow. Also man hätte auch sagen können. Ja, genau. Über dem Mund und unter dem Mund. Sozusagen. Jedenfalls macht man das 10 Sekunden mit der einen Hand und dann tauscht man die Hände für nochmal 10 Sekunden. Das wäre schön, wenn wir noch eine Hand oben und unten hätten. Ja, richtig. Das auch über Kreuz machen. Genau. Ja. Aber das wird dann ja kompliziert, da wird man ja noch viel mehr switchen. Ja. Jedenfalls, solange man geswitcht ist, helfen einem Tesla-Wellen. Und man fühlt sich dadurch besser, wenn man die hat. Also auch Elektrosmog scheinbar. Ja. Und wenn man sich dann entswitcht, dann sind die schlecht für einen. Und aber der Rayguard ist dann gut für einen. Und wieso sollte man sich entswitchen? Braucht man ja, überhaupt einen Rayguard, wenn man geswitcht ist? Ich hab, wenn man geswitcht man ist, also so wie er das erklärt, ist der Elektrosmog positiv, solange man geswitcht ist. Ja, dann ist das doch okay, dann kann ich doch einfach so bleiben. Ja, ich weiß auch nicht, aber es ist irgendwie trotzdem schlecht. Später sagt er nochmal irgendwo, dass beispielsweise die Kommunikation zwischen Arzt und Patient geht von Sonnengeflecht nach Sonnengeflecht, aber nicht, wenn beide oder einer geswitcht sind. Und darum ist man heute in Krankenhäusern, geht's einem immer so schlecht. Und ADHS kriegt man auch, weil man geswitcht ist. Und ich vermute, alle anderen Krankheiten, die man als Buchstabenkürzel ausdrücken kann, auch. Das ist ja blöd. Vermutlich auch Ausschlag. Krebs oder so. Und darum muss man halt den Rayguard kaufen. Also, Rayguard kaufen, wo wir gerade dabei sind, können wir mal über die Preise was sagen. Ja. Raychip, relativ billig, 2 für 30 Euro. Das geht. Oh, ja, ist auch ein Pack. Muss ich noch dazu sagen, ist kein Energieausgleich, sondern ist Geld. Ja, okay. Die sind eine Firma, die wollen nicht Energieausgleich. Dann gibt es noch den Rayguard Body and Car. Das ist ungefähr so groß wie ein Handy dann. Und das kann man sich um den Hals hängen, ne? Das hat dieses schicke Gerät, oder? Ja, nee, stimmt. Das war gar nicht das. Rayguard Body and Car ist so klein, ist ein bisschen kleiner als ein Handy und orange und man kann sich um den Hals hängen. Danke. Ja. Also die Frau, das Model, das in dem Video getragen hat, das war äußerst, attraktiv. Ja, richtig, ja. Genau. Da haben sie nicht gespart. Der Depp auch, trägt das auch um den Hals während der ganzen Zeit. Ja. Und dann gibt's noch den Rayguard Mobil, den man halt zum Beispiel in sein Auto legen soll. Der ist so groß wie ein Handy ungefähr. Und den Rayguard Home, die vorher erwähnte Metallpyramide, den gibt's allerdings auch aus Holz, wirkt genauso gut. Ja, praktisch. Wie viel kosten die unterschiedlich viel, oder? Ja, die kosten unterschiedlich viel. Der Rayguard Body and Car, also der Orange, ist für 129 Euro. Rayguard Mobil, 174 Euro. Rayguard Home, 771 Euro. Was? Ja. Ich habe das mal nachgerechnet, weil mir der Preis so komisch vorkam, 771 Euro. Da stand inklusive Mehrwertsteuer, habe ich mal rausgerechnet. Dann sind 642,5 Euro. Damit ist dann alles klar. Ja, darum haben die das gewählt. Ja. Dann halt noch den Rayguard Home Holz, 898 Euro. Wow. Auch aus Holz teurer als aus Metall. Ja, gut, das ist ja natürlich. Wahrscheinlich Tropenholz teures. Ja, vielleicht ist es auch Plastik, man sieht das nicht so gut auf den Bildern. Dann gibt's noch ein Familienpaket. Da ist halt der Rayguard drin, also der Rayguard Home drin. Ich glaube, 3 Rayguards mobil. Ach ja, beim Rayguard Home ist auch noch eine Rayguard mobil immer dabei. Kostenlos sozusagen. Cool. Und ich glaube 2 Raychips. Und schöne der Angst mit dem Fernseher. Ja. Der Rayguard, das Rayguard Familienpack 2 mit dem Holz Rayguard, ist halt dann differenziert, wenn ich es mal will. Das kostet 1285 Euro. Und ich habe mal durchgerechnet, wie viel man spart. Man spart tatsächlich 174 Euro, kann man ja schon einige von kaufen, beispielsweise ein Rayguard Mobil. Ja, oder ein paar Rayguard Chips. Ein paar Ray Chips, ja. Also, klar, warum nicht? Eine Tüte. Für die Klassenkameraden so. Richtig. Ja, die wirken ja nicht so weit, nur 20 Zentimeter. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, mit wie viel man für den Preis am meisten Volumen kriegt, aber... Die wirken dann praktisch nicht für die Füße. Nee, die wirken nur auf dem Handy und im Nahfeld, Fresnelfeld. Aber es ist ja auch ganz gut, du musst das Handy ans Ohr halten und dann 20 Zentimeter bis zum Gehirn. Genau, ja, laut dem Manfred Döpp ist es übrigens so, dass die von Nokia sagen, man sollte das Handy 20 Zentimeter weghalten vom Kopf beim Telefonieren. Ja. So wie Apple auch. Ja gut, also ich meine Handystrahlung hin oder her, ich glaube schon, dass man das jetzt nicht ohne, also ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich denke, man sollte es nicht ohne Vorsicht genießen, die Technik mit den Mikrowellen, die man sich da ans Ohr hält. Naja, aber ich meine, die meisten Leute haben nicht den ganzen Tag das Handy am Ohr. Richtig, außerdem haben die halt super wenig, also die Energie, die in Handys halt erzeugt oder verwendet wird, das ist sehr, sehr wenig. Bei dem Funk, was da frei wird, da sind die Wellen zu groß, um energetisch irgendwie Schaden am Gehirn, an der DNA oder sowas, wie man das halt von Röntgenstrahlen und sowas kennt, irgendwie entstehen zu lassen. Und dazu kommt dann halt noch, dass die einzige wirkliche Gefahr ist, wenn man sich ein Handy ganz lang ans Ohr hält und es wird warm. Ja gut, aber es gibt ja sehr, sehr viele Studien dazu. Und ja, schon. Die von den Mobilfunkfirmen sind immer nicht schädlich und die Freien sind immer schädlich. Na, ich weiß nicht. Man findet halt auch vor allem oft... für Kinder und im Wachstum. Befindet. In Korea finden sie halt auch raus, dass Ventilatoren schädlich sind. Also es ist noch nicht das letzte Wort dazu gesagt. Man sollte es vielleicht auf jeden Fall nicht aus dem Fenster legen. Also letztens hatte ich nämlich nochmal eine aktuelle Studie gelesen zu dem Thema, wo es darum ging, dass wie es eben bei vielen Telefonierern war, die mit dem Handy sehr viele Anrufe tätigen, und da gab es unter Umständen einen ganz leichten, gerade so statistisch relevanten Trend, dass man vielleicht Krankheiten kriegen könnte. Also es kann unter Umständen sein, dass es problematisch sein könnte, aber nur dann, wenn man den ganzen Tag das Handy im Kopf hat. Und ja, was es ja oft gibt bei diesen Versandhäusern, sind diese Taschen, wo man das Handy reintun kann und dann hat das keinen Empfang mehr. Ja, und da würde ich einfach sagen, da kann man das auch einfach abschalten. Oder genau, einfach ausschalten. Ja, ist eine gute Methode. Wie bei Peter Lustig. Richtig, einfach mal abschalten. Man kann ja auch einfach, wenn man sicher gehen möchte, mit einem Headset telefonieren und muss ja nicht einen Rayguard sich draufklicken. Aber dann Bluetooth ist doch auch. Macht doch auch. Ja, das ist ja genauso Tesla-Wellen. Also kann man mit Kabeln. Ja. Aber hast du auch was über die ein paar Studien dazu gelesen, wie das Rayguard funktioniert? Ob es funktioniert? Der hat doch gesagt, er hätte es getestet. Ich weiß jetzt nicht. Ich finde nicht, dass ich da jetzt noch Studien lesen muss. Mich hat er überzeugt. Ja, mich auch. Mit seinem ganzheitlichen Kompetenzzentrum in den Alpen. Ja, also ich glaube, im März gab es einen Bericht sogar auf ZDF bei Wieso. Das ist richtig. Da ist das noch Raymaster hieß und noch nicht Rayguard. Und da haben sie es ja mit einer Frau getestet, die auf Elektrosmog sehr empfindlich reagiert und immer Migräne und so bekommt. Ja, und, der hat es nicht geholfen. Ja, es hat ihr gar nicht geholfen. Da haben sie es getestet in einem Labor. Und es gab immer keinen Unterschied, wenn mit und ohne Rayguard. Aber die haben das bestimmt auch nicht mit der Meridian-Diagnostik, Segmentar-Diagnostik und Heart-Rate-Variability getestet. Also man muss schon dazu sagen, die haben es wahrscheinlich mit Schulphysik getestet. Ja. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Am Ende hat der Moderator seinen Metallkoffer einfach zwischen das Messgerät und die Elektroquelle gestellt. Und das hat sehr gut abgeschirmt im Gegensatz zum Rayguard. Die Frau hat sich ihr Haus dann aus Koffern gebaut. Genau, die hat sich einmal so ein kleines Metallkofferhöhle um ihr Bett gebaut. Was ist auch, also der hat sowieso ganz viele coole Videos, dieser Herr Döpp, wo er viele Sachen erzählt, zum Beispiel über, wie man denn Kinder diese Entswitchungsübungen machen lassen könnten, weil die normalerweise keine Augenbrauenmassage über Kreuz mögen. Und er hat dann so andere gute Übungen rausgesucht, zum Beispiel man kann sich irgendwie die eine Hand so zur Faust machen, dann vor sich halt mit der anderen Hand draufklopfen, das würde irgendwie helfen oder so. Das hat er gesagt immer so, das machen Kinder gerne. Ja, die Zeit läuft uns wieder davon. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu dem Thema zu sagen? Sonst? Ach, ich denke, das ist schon ein sehr guter Rundumblick über das gesamte Thema hinüber. Ja. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt alle mal unsere Augenbrauen über Kreuz massieren. Genau. Gegenseitig. We'll be right back. Ja, und da sind wir wieder aus unserer zweiten und letzten Pause. Und jetzt kommen wir zu kleinen aktuellen und vermischten Sachen. Also einmal habe ich schon ein kleines Erlebnis, was ich eben hatte, dass sich die Unwissenschaftlichkeit auch auf ganz alltägliche Dinge ausweitet. Ich habe mir eben einen Eistee gekauft. Die Geschichte fängt schon spannend an. Und auf diesem Eistee der Firma Lipton stand drauf, 82% der Eistee-Trinker fanden diesen Eistee erfrischend. Und es war eine Kontrollgruppe von 100 Leuten, die gefragt wurden, ob sie diesen Eistee erfrischend fanden. Hatten sie auch eine, welche, die nur Wasser getrunken haben, wo sie dann gefragt haben, fanden sie das erfrischend? Nein. Weil sonst kann man das ja gar nicht nachweisen. Das war auch kein Doppelblindtest. Das kann man nicht doppelblind machen. Das ist Teefarben. Ja, vielleicht können die einen Tee kriegen, die anderen Long Island Iced Tea. Also so ein Quatsch. Aber sowas sieht man eigentlich relativ oft auf so Sachen, dass dann so plötzlich so komische Zahlen draufstehen. Auf so Kosmetikprodukten ist das sehr beliebt, wo dann steht, 80% der Testerinnen fanden es gut. Und dann steht dann so dabei, ja, von 12 Testerinnen oder sowas haben dann 80% das gesagt, dass es gut ist. Die Geld bekommen haben dafür. Ja. Oder auch so, innerhalb von 2 Wochen wird sich ihre Haut spürbar verbessern. Ja. Und das spürbar ist ja auch immer ein guter, messbarer Wert. Dermatologisch getestet in den eigenen Laboren. Ja. Von Dr. Marlboro. Ja, ich meine, es gibt ja auch im Fernsehen diese gute Werbung von dem Haarwuchsmittel oder was das ist. Ja, das ist super. Doping nur für die Haare. Mit der guten Grafik, die der Arzt dann in die Länge zieht. Ja. Und dadurch ist es bewiesen und hat mich voll überzeugt. Was ich da besonders gut finde, ist, dass die auch sagen, wenn man das erst nimmt, wenn man einen Haarausfall hat, dann ist es schon zu spät. Ja. Also man muss das schon nehmen, bevor man anzweifelt. Muss man präventiv nehmen, genauso wie Antifaltencreme für Jugendliche. Ja, aber die haben ja auch einen Haarausfallrechner auf ihrer Seite bei Alpecin. Ah. Was rechnet der? Ob man Haarausfall kriegt. Wie rechnet man das? Man gibt ein, ob man schon Haarausfall hat. Ja. Und ob man vielleicht seinen Vater auch schon Haarausfall hat und so. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht vom Lipton-Eistee. Ja. Ich bleibe lieber bei meinem leckeren Nestea-Eistee. Genau. Nestle. Ja, wir haben nichts. Genug jetzt. Genug davor, genau. Und gut. Westcliff-Eistee. Jetzt müssen wir ruhig sein. Ruhe. Jetzt geht's wieder weiter mit Cryon. Ja, richtig. Und zwar, ich habe mal geschaut, ob sich Cryon, der sich ja gerne auch zu aktuellen Themen ääußert, auch zur Ölkatastrophe geäußert hat. Und in der Tat, er hat. Ja, und aus diesem Channeling möchte ich jetzt einfach mal die besten Eindrücke preisgeben, weil es war ein sehr gutes Channeling. Es war ein bisschen zurückhaltender, aber er hat viele nützliche Dinge gesagt und wie wir alle helfen können, der Katastrophe ein Ende zu bereiten. Er hat aber uns auch gesagt, dass Informationen und Geschichten, die wir zum Öl kennen, und gelernt haben in der Schule, die sind natürlich alle falsch. Ach so. Beispielsweise, dass sich das doch in Wasser löst und so. Er schreibt tatsächlich, Öl ist sehr merkwürdig und stellt die Frage, was macht Öl, wenn es mit Wasser in Berührung kommt? Und du würdest antworten? Es explodiert. Sich nicht in Wasser lösen? Ja, richtige Antwort ist, es vergiftet es. Ach so. Das ist aber die Antwort, die kenne ich auch aus der Führerscheinprüfung. Vielleicht hat er das auch geschrieben. Ja. Offensichtlich ist aber das, was unsere Informationen am Öl verfälscht, ist, dass das Bewusstsein eigentlich die unbekannte Komponente beim Öl ist. Ach, natürlich. Wie sich das auswirkt, weiß man nicht so richtig, weil er erzählt weiter, dass Öl eigentlich ein Stoßdämpfer ist. Und es ist gemacht für den Aufstieg der Erde, weil die Erde wird ja beim Aufstieg kräftig durchgeschüttelt. Mhm. Das weiß man ja so. Und wenn man Öl abbaut, baut man auch Stoßdämpfer, also Schutz ab. Ach so. Und ja, aber deshalb gibt's auch Erdbeben und Vulkanausbrüche. Ist es denn dann jetzt gut, dass da dieser ganze diese Ölpest da wieder ist? Weil wenn das Öl an der Oberfläche ist, wirkt der Stoßdämpfer ja viel besser. Nein, also Stoßdämpfer wirken nur, wenn Öl im Erdinnern ist. Er schreibt, Öl gehört nicht an die Oberfläche. Ja. Deshalb dürfen wir auch nicht mehr Plastik herstellen und Autos fahren. Ach so. Da ist auch jeder wirklich in der Verantwortung. Hat er denn irgendwie vielleicht eine Alternative dazu gegeben? Nein. Nullpunkt Energie. Oder auch das DAO. Aber so müssen wir uns halt jetzt gar nicht wundern, dass es zu einer Katastrophe gekommen ist. Ja. Denn ihr lieben Menschen, ihr habt unglaublich viele Katastrophenszenarien im Seelenplan von Gaia eingearbeitet. Und dieser gehörte wohl auch dazu. Allerdings ist es auch so, dass einige dieser Katastrophen, die wir da eingearbeitet haben, wie wir alle wissen, schon abgeändert wurden und die dann nicht passiert sind. Zum Beispiel Zombie-Holocaust. Nein, ja. Das richtige Beispiel wäre gewesen 1999. Ja, stimmt, das war nämlich der erste Teil, das war der erste, das war das alte 2012. Richtig. 1999, die Jahrtausendwende. Genau. Also, die nächste Katastrophe, die auch abgewendet wird, ist 2012. Ja, praktisch. Man, da muss Trajan sich jetzt ärgern, dass die jetzt wieder neue, noch tiefere Ölplattformen da in der Nordsee und so bauen wollen. Naja, aber das Wichtige, was wir aus diesem Channeling mitnehmen können, ist ja die Frage, wie kann diese Katastrophe gestoppt werden? Und die Katastrophe kann gestoppt werden über unser aller Bewusstsein. Also wir müssen nur selbst Verantwortung übernehmen. Und wie übernehmen wir nun diese Verantwortung? Nun, es ist ganz einfach. Zünde 11 Kerzen an, setz dich davor, atme 11-mal rot zum Wurzelchakra ein. Rot? Muss man dabei rot sagen? Blutlich. Oder wie ist das gedacht? Ich weiß es nicht. Du musst rot zum Wurzelchakra einatmen und zum Herzchakra ausatmen. Und dann spricht die Worte, ich bin bereit, meinen Teil der Verantwortung für die Ölkatastrophe zu übernehmen. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Mehr musst du nicht tun. Das gefällt mir ja schon mal ganz gut. Da muss man ja dann gar nichts Richtiges machen. Ja, das stimmt. Außer natürlich irgendwann mal Kerzen kaufen. Aber Kerzen habe ich ja als Esoterik-Freund sowieso immer massenweise im Haus. Ja, gut, wenn man die ersten Teile auch können würde, wenn man wüsste, wie das geht, dass man rot einatmet zu dem Dingschakra und zum Herzchakra wieder aus. Ja, aber du musst es mal so sehen. Wenn du das geschafft hast, dann ist der schwierige Teil schon vorbei. Also ein bisschen Recherche kann der Cryon ja wohl mal erwarten. Der muss uns ja nicht so alles. Ja. Aber unangenehm zuerst. Aber offensichtlich ist das, was er hier geschrieben hat, ganz unangenehm, weil er schreibt immer wieder, dass er das Channeling auch nicht gerne gemacht hat, weil die Menschen ja nichts Unangenehmes hören wollen und er will auch eigentlich nichts Unangenehmes sagen, nur so Liebe und Co. Aber eigentlich war das gar nicht unangenehm. Die Menschen, wie ihr es nennt. Ja, genau. Wie ihr euch nennt. Genau, er schreibt auch, aber hier geht es nicht darum, den Menschen zu Bauchpinseln, wie ihr sondern es nennt. Klar vor Augen zu führen, worum es beim Aufstieg geht, um Verantwortung. Es ist auf jeden Fall sehr gut. Und in dieser, ich habe das auf einer Seite gesehen, die war auch vom Webdesign wunderbar und der Mauscursor, der war so eine Elfe, die, wenn man sie den bewegt hat, hat die so Elfenstaub gestreut. Oh. Finde ich schon gut. Daran wie damals bei Beep World. Daran angeschlossen war ein Forum, in dem danach eine heftige Diskussion entstanden ist darüber, ob das ein gefaked Channeling war oder nicht. Oh. Und, ja, das kann man ja relativ leicht rausfinden. War das denn ein sanktionierter Cryon Channeler von dem Cryon Channeling Mann? Ja, nicht von der, aber von einer anderen, die das auch schon seit mehreren Jahren macht. Na gut, also dann glaube ich das auch. Und deshalb ist es auch eine sehr mutige Behauptung, dass das eventuell gefaked sein könnte. Ja, ich bin immer sowas auch nicht gewohnt von Cryon. Also ich war auch erstmal stutzig, als ich das jetzt gehört habe. Ja, so, ja, aber es ist halt nicht mehr Metatron ja und deshalb sagt Sachen er nicht, sagen. Du bist schuld. Sondern du kannst es beheben, wenn du einfach sagst, ich bin bereit. Cryon ist auch eigentlich einatmest. Schon der Beste zum Channeln. Letztens habe ich eine gesehen, die hat Hitler gechannelt. Das war langweilig. War das Sabine Wolf? Ich weiß nicht, eine komische... Das ist so eine komische Amerikanerin genau. So, ne? Habe ich auch gesehen, das war ganz langweilig. Sie hat immer nur so gesagt, ja, dann bin ich da die Straße lang gegangen und habe mir die Pflanzen angeguckt und so. Es war so Hitler als kleiner Junge, was er gemacht hat und blöd. Das war ganz langweilig. Ja, okay. Cash naja, auf jeden Fall soll es eigentlich schon gewesen sein vom neuesten Cryon-Channeling. Und wenn wir jetzt halt heute Abend... nach dieser Aufnahme alle mal rot einatmen wollen und werden. Mache ich, während dann, ich mich entswitche. Kann man es gleichzeitig machen? Ich hoffe doch. Das kann man vermutlich gut Multitasking machen. Das hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich will jetzt meine Berührungsängste mit dem Öl wieder etwas abgebaut fühlen. Ja. Genau, so ist es. Ja, danke Cryon für diese Nachricht. Ja, bitte. Danke Tim. Ne? Danke Tim auch. Oder Rocky Balboa, der Elfenbeauftragte. Oder wie hieß das? Ja, genau so hieß das. Ja, und ich dachte, wer jetzt unseren Podcast hört, der denkt sich doch wahrscheinlich, jetzt kenne ich schon den besten Podcast. Gibt es nicht auch noch zweit- und drittbeste Podcasts? Und da muss ich sagen, ja, es gibt sie. Und ich hätte drei Vorschläge für Leute, die gerne noch so Podcasts in dem ähnlichen Bereich, wie wir einen machen, also ich will nicht immer sagen skeptischer Podcast, weil eigentlich machen wir nur, sagen wir mal, Sachen wieder in die Realität zurückholen. Ja, da gibt es zum Beispiel den Skeptics Guide to the Universe. Der ist ganz gut. Das ist von so Amerikanern, die immer darüber berichten, was so Neues gibt. Das ist schon ein bisschen ähnlich wie das, was wir machen, aber nicht wirklich dasselbe. Da ist weniger Humor und mehr Fakten. Aber ja, kennt ihr das auch, oder? Nö, ist das auf Englisch, oder? Ist auf Englisch. Ah, nee, also das ist nicht auf Englisch. Und also ich kann kein Englisch, ich kann nur Elohim. Ja, gut. Ich kann nur Englisch in Elohim übersetzt. Also die haben auch... Dann können wir den ja gemeinsam anhören. Sehr genau. Gut. Wenn du simultan übersetzt. Den Skeptics Guide to the Universe, der kommt auch, glaube ich, alle 2 Wochen raus. Und die haben auch eine ähnliche Länge wie unser Podcast, immer so 1 Stunde plus. Und die haben aber noch ein zweites Angebot, was nicht schlecht ist, das ist dieses Skeptics Guide 5x5, wo immer 5 Leute für 5 Minuten über was reden. Also alle zusammen, also praktisch jeder nur eine Minute. Und das ist ganz gut, wenn man irgendwie noch 5 Minuten Zeit hat, den Podcast hören will. Und dann immer über so ein Thema wie Psi oder sonst irgendwas, halt auch nur mal so kurzer Realitätscheck. Klingt interessant. Ja, das ist ganz gut. Dann gibt's noch auch wieder ein englischer Podcast, das ist Reasonable Doubts. Und das ist ein Podcast über Religion, aber von nicht religiösen Leuten. Und das ist auch durchaus interessant. Also die sind jetzt nicht so, dass die ganze Zeit sagen, Religion ist scheiße und alle, die an irgendwas glauben, sind Idioten. Sondern die sagen dann, machen halt so Studien oder erzählen von Studien, wie jetzt das psychologisch analysiert wurde, warum bestimmte Leute an bestimmte Dinge glauben oder wie das ist, wenn man Kreationisten wissenschaftliche Fakten erzählt, wie alt die Erde ist oder sowas. Und ob die das dann eher glauben, wenn man denen vorher sagt, dass man schon glaubt, dass die auch vernünftig sind oder nicht und so. Also alles ganz interessant, das kann man sich auf jeden Fall auch mal anhören. Dann noch was Deutsches. Ich muss sagen, mit deutschen Podcasts in dem Bereich kenne ich mich nicht so aus. Aber uns hat sich einer aufgedrängt, sozusagen. Wir haben auch eine nette E-Mail bekommen von Kollegen aus Münster. Nämlich von dem Hoaxilla-Podcast. Also, sehr schöne Seite, sehr schönes Intro. Genau. Also, liebe Hoaxilla-Leute, ihr habt einen coolen 1990er-Jahres-Style, aber eure Podcasts sind gut. Ich mag den Style. Ich will auch, dass wir ein Bild von uns haben mit Sonnenbrille als Podcast. Ja. Und auf jeden Fall zu empfehlen. Ja. Und erheblich kürzer, wer nicht so viel Zeit hat, kann sich das mal anhören. Machen immer so Themen wie Außerirdische, gibt sie wirklich? Dann gibt es außersinnliche Wahrnehmungen und all so ein Zeug. Und hat auch oft so Legenden und solche. Genau. So Sachen, die man auch auf Snopes findet. Genau. Also wenn ihr zu faul seid, auf Snopes zu lesen, dann könnt ihr euch das anhören. Genau, das wären die Tipps, die ich dafür heute habe. Und jetzt hat Hagen noch eine kurze Geschichte. Ja, eine kurze Anekdote. Als ich mich auf meiner Lieblingsseite spirituelle.info umgeschaut habe und dort ins Esoterikforum gegangen bin, fand ich eine junge Dame, Jenny, 33 Jahre alt, mit einem schwerwiegenden Problem. Sie schreibt, hallo meine lieben Esoterikfreunde, mir ist die Sache etwas peinlich, ich hoffe, ich treffe hier auf offene Ohren. Das Thema beschäftigt mich schon lange. Allerdings habe ich bis vor ein paar Wochen mit niemandem darüber geredet. Es geht um Zigeuner. Sinti und Roma. Ja. Ich bin schon seit Jahren Zigeunergläubige. Werde aber in meiner Familie damit aufgezogen, wenn ich damit anfange. Schon als Mädchen habe ich an Zigeuner geglaubt, die im Wald herumtollen und dort ihr Unwesen treiben. Immer wenn es raschelte, hielt ich meine Handtasche in Panik umklammert und suchte schnell das Weite. Oh Gott. Da die Sache mir zu schaffen macht, wohne ja ländlich, habe ich mich letztens an meine beste Freundin gewandt. Sie lachte mich ein bisschen aus und zog mich damit auf. Ich sagte sowas wie, sie sagte, sowas wie Zigeuner gibt es nicht. Das sind alles Mythen und Legenden. Ich soll mir keine Sorgen machen. Weil ich schon immer offen für sowas war, ich glaube auch an Licht, habe ich mich bei Esoterikseiten umgehört. Eine Hexe hat mir dort einen Bannzauber aufgeschrieben, den ich bald ausprobieren will. Ich soll ein Stück Seife nehmen und es in 2 alte Wollsocken verteilen. Auf die Wollsocken dann ein bisschen Schnaps und über Nacht dann eingraben. Eine Wollsocke an die Haustür, die andere soll ich immer mit mir tragen. Die Seife soll dann die Zigeunerwesen fernhalten. Habt ihr von dem Bandzauber was gehört? Habt ihr noch mehr Tipps für mich? Bitte helft mir, falls ihr noch was wisst. Gruß, Jenny. Ich habe gleich einen Tipp. Man sollte noch dazu 50 Euro in die Socke tun und dann 2 Bushaltestellen wegfahren. Das funktioniert, ja, kenne ich auch. Weil das passiert ja hier immer in Reutling, wie alte Frauen, die so einen russischen Akzent haben, anderen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Genau. Jedenfalls ist sie dann ein wenig enttäuscht, dass auch eine halbe Stunde später noch keiner geantwortet hat. Wo bleibt ihr denn? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, jetzt mal offen für sowas, könnt ihr mir keine Tipps geben. So in 2 Tage oder so später schreibt dann jemand anders, warum ist dir denn die Geschichte peinlich? Ich finde das sehr interessant. Was genau versetzt dich denn in Panik, wenn du an Zigeuner denkst? Verbindest du damit was Schlechtes oder hast du etwas gesehen, was dir Angst macht? Welche Gefühle und Gedanken kommen bei dir auf, wenn du im Wäldchen bist? Und dann schreibt die sowas wie, es gibt ja auch heute Zigeunergruppen, meistens mit Kartenlegerinnen. Also diese Frau scheint scheinbar zu wissen, dass Zigeuner keine Kobolde oder sowas sind. Sie scheint auch zu wissen, dass man die immer als Zigeuner bezeichnet, auch heute noch. Natürlich. Ja. Wie auch sonst. Ich finde, es ist und war ein interessantes Völkchen. Sie haben ja nur verflucht in Hochkommata. Wie man es als Legenden kennt, also haben sie nicht nur, sie haben nicht nur verflucht, steht hier nicht, ja nur, sondern waren auch sehr fröhliche Menschen, haben getanzt und gesungen. Und dann schreiben sie halt immer so ein paar Sachen. Dann steht hier unten noch ein schönes Gedicht über Engel. Und dann schreibt jemand hier, wieso sprichst du denn von diesem Volk als Legende oder bezeichnest sie als Wesen? Ich bin da gerade verwirrt, die gibt's doch wirklich. Also, wer sowas sagt, der glaubt auch an, keine Ahnung, Spanier. Ja, echt. Oder Pferde. Und dann klärt Jenny das ein wenig auf. Ich habe mal so eine Legende gehört. Immer wenn Wäsche an der Leine fehlt, sollen es Zigeunerwesen gewesen sein. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mich für komisch haltet, steht hier. Also, sick. Weil ich an so Wesen glaube und ich wohne ja ländlich. Komischerweise fehlt immer nur Unterwäsche. Ja, seltsam. Sind nicht Leute aus der Nachbarschaft? Hm. Das ist also sie glaubt auch, sie hätte nicht so viel Ahnung von so dem Übernatürlichen, weil sie nicht in der Stadt wohnt. Ja. Jedenfalls schreibt dann einer, das klingt aber eher wie Kobolde und Jenny schreibt dann wieder... Das klingt nach einem Fuchs, finde ich. Ja, ich finde, das klingt wie, keine Ahnung, Elektriker. Die klauen ja immer Wäsche von der Leine. Die gibt es doch gar nicht. Also diese Frau hat anscheinend den Glauben, dass Zigeuner wären Fantasiewesen. Ja, so scheint das hier. Sie kriegt auch nachher noch irgendwie einen guten anderen Bannzauber, der wahrscheinlich viel besser funktioniert, nämlich die Eigensekret-Methode. Die will ich gar nicht hören. Nö, wird ja auch nicht näher ausgeführt. Ich glaube, da kann jeder intuitiv fühlen, worum es geht. Das denke ich auch. Die klingt auf jeden Fall, kommt die auf einem Dorf, wo anscheinend die Vorurteile hoch sind. So. Ja. Aber andere Leute haben auch ganz viele interessante Begegnungen mit Zigeuner gehabt. jemand beschwert sich jetzt hier auch, dass man Sinti und Roma sagen soll. Ah, das ist dann endlich mal so nach 22 Einträgen. Ja, oder so. Irgendwie so. Einige Leute schreiben dann auch firsthand, wie sie halt verflucht wurden und dass einer schreibt, ich habe ja jetzt keine Angst vor Fremden und ich bin auch so kein Rassist oder so, aber ich habe mal Zigeuner gesehen und da hatte ich instinktiv, wusste ich, dass sie böse sind. Also wen das interessiert, der kann sich gut mal die Dokumentation von Sam Raimi, Drag Me to Hell, angucken, da ist ja auch darauf. Richtig. Gute Doku. Ich glaube nicht an Sam Raimi. Das ist doch gar nicht. Ich glaube auch nicht an Licht. Also. Wir sind hier gerade an Licht. Ich glaube auch nicht an Hagen. Also. Oh nein, ich höre auf. Ich glaube, der wird gleich weggechannelt. Also wir sind gerade an einem so skeptischen Moment hier angekommen, dass ich glaube, wir können keinen besseren Moment finden, um aufzuhören. Ja. Und würde sagen, wir sagen nochmal, wir sehen uns in der nächsten Dimension. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Shui auch Waffen als Waffe benutzen, indem man das Haus von jemandem einbricht. Ja, und da alle Lampen so umstellt, dass der stirbt.